Alles klar. Und Ginny wird diese Fragen stellen und ich werde es versuchen, so gut wie möglich euch diese Fragen beantworten. In meinem eigenen Leben habe ich ja schon hier und da Engelerlebnisse gehabt, aber eigentlich, ich war nie wirklich offen dafür. Ich habe Jesus und liebe Jesus von ganzem Herzen und ich wollte eigentlich nur mich auf Jesus konzentrieren. Und alles begann mit einer Aussage vom Herrn, die ganz klar war, die sagte: Reinhard, wenn du nicht dich öffnest und nicht lernst, mit deinen Engeln zu arbeiten und mit denen zu reden, wirst du das nicht hören können, was ich für dich habe. So hat alles begonnen. Und jetzt, Jenny, übergebe ich mal dir. Genau. Also ich habe die Frage alle ein bisschen gruppiert, damit wir wissen, also damit wir schneller durchkommen und alles ein bisschen organisiert ist. Ich werde mit dem ersten Thema anfangen und dann wird Lisi übernehmen und die Fragen stellen und so werden wir uns da durcharbeiten durch die Fragen. Und zwar haben wir mit dem, also fangen wir mit dem Thema an, was darf man den Engeln für Aufträge geben? Also das ist dann, also da hat es verschiedene Fragen. Ich werde mal anfangen mit einer und dann kannst du beantworten und dann werde ich mit der nächsten weiterfahren und dann kann man sie schnell beantworten, das so je nachdem. Also die erste Frage von Angelika war, darf man Engel auf Befehle, also darf man den Engeln auf Befehlen, Dinge zu verändern, die einen stören. Zum Beispiel, dass jemand, also dass die Musik des Nachbars auf Zimmerlautstärke gestellt wird. Ist das nicht selbstsüchtig und sollte man lieber die Umstände uns verändern lassen, statt wir die Umstände? Aber würden das die Engel trotzdem tun? So, hast du verstanden? Habe ich verstanden, ja. Sehr, sehr gute Frage. Also bevor ich diese Frage beantworte, muss ich unbedingt einiges klarstellen. Erstens, die Überzeugungen, zu denen ich gekommen bin, zu denen bin ich gekommen durch das Studieren und Studieren und Studieren, was die Bibel über Engel sagt. Ich habe mir jede einzelne Bibelstelle durchgeschaut und durchgeackert, die Engel erwähnt. Also daher bin ich zu diesen Überzeugungen gekommen. Das Zweite, was ich betonen möchte, ist, meine Meinung und meine Sichtweise ist meine Meinung und meine Sichtweise. Das sage ich euch ja ohnehin immer wieder. Ich bin ein absoluter Gegner von Kontrolle. Also ein absoluter Gegner von Kontrolle und von Manipulation. Und ich denke, dass wir niemand dürfen die anderen Leute dazu bringen, dass sie das glauben müssen, was wir auch glauben. Oder mit dem übereinstimmen müssen, wo wir auch etwas klar sehen. Das dürfen wir nicht tun. Von dem her habt ihr alle die Freiheit, meine Sichtweise anzunehmen oder auch nicht anzunehmen. Das möchte ich immer wieder betonen. Also gehen wir mal zu dieser Frage. Erstens einmal, die Frage ist für mich so zu beantworten, indem wir zuerst einmal ganz klar erkennen, warum sind die Engel überhaupt Teil unseres Lebens? Und es ist ganz klar, die Engel sind nicht Teil unseres Lebens, damit wir schöne Geschichten erzählen können. Sie sind auch nicht Teil unseres Lebens, damit wir ein gemütliches und angenehmes Leben haben können, sondern sie sind Teil unseres Lebens, damit wir alles erfüllen können, wofür Gott uns auf diese Erde gestellt hat. Sie sind unsere Diener, aber wir sind die Diener des Herrn. Und wenn wir das mal verstehen, dass wir gehören nicht mehr uns selbst, wir wurden erkauft mit dem Blut Jesus und wir dienen ihm. Und alles, was mich fördert, was mir hilft, was mich weiterbringt, damit ich Jesus besser dienen kann und alle Dinge, die mir im Weg stehen, damit ich ihm dienen kann, das kann auch ein bisschen praktische Dinge hineingeben. Da haben wir Engel, die uns dabei helfen. Und denen Engel dürfen wir natürlich auch Befehle geben. Also für mich ist es klipp und klar, dass wir den Engel Befehle geben dürfen. Ich sehe in der Bibel nichts, dass wir den Engel zum Beispiel nicht befehlen dürfen, dass sie sich um die Musik des Nachbarn kümmern. Die Bibelstelle gibt es nicht. Aber ich würde das nicht tun, und zwar aus einem einfachen und folgenden Grund. Gott lässt Menschen die Freiheit. Und Gott lässt meinen Nachbarn die Freiheit, die Musik so laut zu spielen, wie er sie spielen möchte. Stell dir vor, wenn wir jedes Mal die Engel aktivieren, wenn wir das nicht, wenn der Nachbar oder der Freund oder die Ehefrau das nicht tut, was uns eben gefällt. Wir hätten ein Chaos auf dieser Welt und das Reich Gottes ist kein Reich des Chaoses. Und von dem her, Mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach. Das Mikrofon schaltet sich von selbst aus, habe ich schon soeben gemerkt. Und von dem her denke ich, es passt es nicht in die Kultur des Reiches Gottes, dass ich einen Engel dazu anweise, die anderen in das Leben der anderen Leute einzuschreiten, damit das geschieht, was mir nicht passt. Wenn mir die Musik zu laut ist, dann muss ich mit dem Nachbarn reden. Wenn es nach 22 Uhr ist und es ist lärmstörend und sie brechen das Gesetz, dann muss ich die Polizei rufen. Also so sehe ich das. Ich würde meinen Engel niemals befehlen, bitte dreh da die Musik lauter. Sondern plötzlich gibt es einen Kampf zwischen Engel und einer Person, die Jesus ja so sehr liebt und die Jesus auch und die Person, die auch dringend Jesus braucht. Genau, und dann, also die nächste Frage von Linel ist dann auch, eben kann man auch Engel darum bitten, eine geeignete Wohnung zu finden? Gute Frage. Hört zu, ich sehe keinen Grund, warum man das nicht tun kann. Absolut keinen Grund. Die Bibel verbietet nichts. Die Bibel sagt nicht, dass man das tun kann. Nur jetzt möchte ich etwas betonen. Und zwar, die Leute sagen immer, ich habe auch versucht, meinen Engel etwas zu befehlen. Versuchen schlägt immer fehl, weil wir versuchen nichts, wir leben im Glauben. Und ich habe auf unserer Schule des prophetischen Übernatürlichen, die Ginny kann sich bestimmt gut erinnern, die Lise bestimmt auch, ich habe immer wieder gesagt, es gibt zwei Beschränkungen für uns, zwei Begrenzungen. Erstens, wenn das Wort Gottes uns etwas klar verbietet. Also wenn das Wort Gottes verbietet, dass du das nicht tun darfst, dann ist das klar, dürfen wir das nicht tun. Die zweite Begrenzung oder die zweite Beschränkung ist der Glaube unseres Herzens. Wenn du in deinem Herzen den wahren kindlichen Glauben hast, dass wenn ich meinem Engel sage, er mich zu der Wohnung führt, die für mich da ist, dann wird das auch geschehen. Nur was wir unbedingt verstehen müssen, wir dürfen nicht einfach versuchen oder wir dürfen nicht denken, ah, da gibt es Engel, die sind um mich herum, ich probiere mal halt irgendwas aus. Denn die geistliche Welt, die reagiert nicht auf Probieren, die geistliche Welt reagiert auf wahrhaften, kindlichen Glauben. So einfach ist das. Und ich denke, wir müssen uns auch hier vom Heiligen Geist leiten lassen. Wenn du in deinem Herzen das Vertrauen hast, Moment, eine Wohnung brauche ich, das ist etwas, wo mir mein Engel helfen kann. Und du sagst, Engel, führe mich mit dieser Wohnung zusammen. Dann sehe ich vom Wort Gottes her keinen Grund, warum das nicht geschehen könnte. Ja. Genau. Und dann die nächste Frage auch von Nele. Eben wie gesagt, sie kommen alle ein bisschen zusammen, weil ich sie ja gruppiert habe, aber ich werde sie einfach alle stellen und dann kannst du einfach dazu sagen, was du noch sagen oder ergänzen möchtest. Also die nächste Frage von Nele ist, was können Engel für Aufgaben übernehmen? Ich weiß, dass sie zur Erbauung von Gottes Reich dienen müssen, aber was bedeutet das? Können sie nur Dinge bringen und bei Unfällen oder so aufpassen oder können sie auch eingreifen, wenn ein Mensch meine Familie angreift? Also können sie auch diese Menschen stoppen, das zu tun? Natürlich, ich sehe nicht, dass es irgendeine Begrenzung gibt, was Engel tun können. Na, natürlich, die Engel werden nie etwas tun, was gegen die Prinzipien des Reiches Gottes geht. Das ist völlig klar. Das heißt, im Reich Gottes gibt es keine Selbstzucht. Da geht es alles ganz klar darum, es ist ein Reich der Liebe, dass in Liebe die Pläne Gottes erfüllt werden. Und das müssen wir mal verstehen. Wenn ich dann Engel versuche anzuordnen, ihnen Befehle geben, um meine selbstsüchtigen Interessen auszuführen, da wird kein Engel vom Reich Gottes aktiv werden. Denn das geht völlig gegen das Reich Gottes. Denn das Reich Gottes ist ein Reich, das mit Liebe regiert wird und nicht mit Selbstsucht. Also wenn wir uns das mal denken, dann ist einmal eine große Frage schon beantwortet. Und wir sehen auch, dass nicht nur, wir sind auch im Wort Gottes. Wer hat denn den Petrus aus dem Gefängnis geholt in Apostelgeschichte 12? Das war ein Engel. Ein Engel schlug ihn auf die Seite, der sagt, steh auf. Und die Türen gingen auf. Also ich sehe es auf jeden Fall, dass die Engel schützend sein können. Zwei Engel retteten das Leben meines Sohnes und das Leben meines Hundes. Die plötzlich, die Straßenbahn hat ihn fast erfasst. Und zwei Engel, wie Blitze, schossen sie vom Himmel. Und der eine nahm einen Hund und schob ihn zurück. Der andere Engel nahm einen Sohn und schob ihn zurück. Und er retteten das Leben meines Kindes und meines Sohnes. Und mein Junge war damals, das war 99, der war damals 9 Jahre alt. Und mein Junge sagte noch, Papa, hast du die zwei Engel gesehen? Und die waren jetzt bei uns vor 2 Wochen, unsere Söhne. Und die gingen einen halben Tag mit unserem Daniel ein bisschen Sao Paulo anschauen. Und die hatten ein Gespräch und Christopher sagt, ich weiß, dass die Engel real sind. Ich habe sie erlebt, wie sie mein Leben gerettet haben. Und natürlich, die Engel, die schützen, die Engel, die helfen, die Engel tun, was getan werden muss, damit wir unser Leben in Fülle leben und den Plan Gottes erfüllen können. Genau, und dann war eine, also du hast mal erzählt, dass du vor mehreren Jahren mit Freunden auf einem Campingplatz an einem See warst und du warst verantwortlich für den kleinen Schlüssel von einem Boot und jemand brauchte den Schlüssel, nahm ihn mit deinem Einverständnis und verlor ihn. Und du hast dann Philipper 4,6 angewendet und meintest, nachdem du Gott gesagt hast, was du brauchst, hast du ihm nur noch gedankt, aber nicht mehr nach dem Schlüssel gesucht und irgendwann hat sich dann der Mann gemeldet, der Schlüssel, ein Mann gemeldet, der den Schlüssel im Gras hat liegen sehen, obwohl dieser Mann gar nicht danach gesucht hat. Und dann sagt sie noch, ich denke jetzt, dass es ein Zeichen von Unglauben ist oder sein kann, wenn ich die Engel beauftrage, dann aber doch selbst noch suche. Weil dann sieht es doch so aus, als ich der Meinung bin, ich muss noch etwas tun, die Engel reichen nicht. Und ich frage mich auch, warum du in deiner Schlüsselsituation nicht die Engel beauftragt hast, wenn Gott der Vater sie doch gegeben hat, damit wir ihnen Anweisungen geben können und nicht möchten, dass wir ihn immer bitten, die Engel zu beauftragen. Sehr, sehr gute Frage. Und die Frage ist ganz eine simple Frage. Ich lebe mein Leben grundsätzlich vom Geist Gottes geführt. Ich nenne das ganz anders. Ich lebe mein Leben aus dem Bauch heraus. Ich lebe mein Leben nicht nach Regeln und nach irgendwelchen christlichen Regeln. Absolut nicht. Mein Leben lebe ich aus dem Bauch heraus. Und wenn ihr bei mir im Haus leben würdet mit mir, oder wenn ihr zum Beispiel Daniel fragen würdet, oder Debbie fragen würdet, oder Leute, die bei uns sind, die würden euch Folgendes sagen. Einmal sagt der Reinhard dem Engel, such das. Das andere Mal sagt der Reinhard, Heilige Geist, zeig mir das. Das dritte Mal sagt der Reinhard einfach Danke. Und das Problem löst sich. Weil ich lebe mein Leben nicht nach irgendwelchen technischen Prinzipien. Das Reich Gottes ist kein technisches, ist kein Reich, wo es nach technischen Prinzipien geht, sondern nach Beziehung. Und so lebe ich. In diesem Fall, da kann ich mich gut erinnern, für mich war das ganz einfach klar, der Schlüssel ging verloren. Ich habe gesagt, Herr, den Schlüssel brauche ich. Wie, ist mir völlig egal. Ich habe das einfach so empfunden und habe das losgelassen. Alle haben gesucht, nur ich nicht. Ich habe nicht nach dem Schlüssel gesucht. Ich wurde sogar sehr kritisiert von den Freunden, die sagen, Moment einmal, der Schlüssel ist verloren, alle suchen wie verrückt und du tust nichts, hilf doch beim Suchen mit. Und ich habe gesagt, nein, ich hilf gar nicht mit. Die Sache ist erledigt, der Schlüssel, der kommt zu mir. Dann gab es andere Mal, zum Beispiel, vor kurzem verlor Daniel seine Geldtasche. Und Daniel hat 2 Tage lang alles auf dem gesucht. Ich habe gar nicht gewusst, er hat sie verloren. Und nach 2 Tagen, wie er zu mir sagt, ich finde die Geldtasche nicht, da passt meine Kreditkarte drin. Hast du sie irgendwo gesehen? Ich habe gesagt, Daniel, du leitest die Schule des prophetischen Übernatürlichen und du kommst mir mit so einer Aussage her? Hast du denn gar nichts gelernt? Und ich habe gesagt, ah, sorry, hat er gesagt. Engel, bring mir die Geldtasche. Und vielleicht 2 Minuten später hat er Geldtasche in der Hand. Darum, manchmal sage ich, Engel, mach das. Manchmal sage ich einfach, Geist Gottes, zeig mir, wo ist das? Ein anderer sage ich einfach, danke. Und ich denke, wir können nicht nach technischen Prinzipien versuchen, in der geistlichen Welt zu leben. Das ist die große Gefahr, die immer wieder geschieht. Jemand hat ein Erlebnis und wir kopieren das und denken, das funktioniert jetzt auch für uns. Also ich lebe mein Leben aus Beziehung und ich habe oft, manchmal sage ich, Engel, erledige das. Ein anderes Mal spüre ich einfach, dass ich den Heiligen Geist einfach bitten soll, dass er mir die Sachen zeigt. Aber wie auch immer, ich lebe mein Leben so schon Jahrzehnte. Als unser Junge ganz klein war, unser Daniel, der ist jetzt 34, da hat die Debbie seinen Hausschuh verloren und sie konnte ihn nicht finden. Und es war kalt und es war Winter. Und ich habe zu ihr gesagt, Liebling, der Geist Gottes weiß, wo der Schuh ist, red mit ihm. Warum stellst du das ganze Haus am Kopf und stresst dich? Und sie sagte, Heiliger Geist, wo ist der? Und er war ganz unten begraben, unter irgendwelchen Kleidern, in einem Ort, wo man normal nie geschaut hätte. Und sie ging hin und da war der Hausschuh. Und drum, lass dich leiten vom Heiligen Geist. Wenn du das Gefühl hast, du befiehlst dem Engel, dann mach das. Wenn du das Gefühl hast, du sollst den Geist Gottes bitten, dann mach das. Bitte mach keine Regel, die einfach nach technischen Prinzipien dann gehandelt wird. Jemand hat jetzt da gerade gefragt, wer hat die Geldbörse denn Daniel gegeben? War das eine Person oder wurde er zu einem Ort geführt, wo diese lag? Er wurde zu einem Ort geführt, wo dann diese Geldbörse da lag. Gut, dann nächste Frage. Die Jane sagt, ermutigt von euren Zeugnissen im Chat und den Videos von Jan und Lizzie habe ich mich auch meinem Engel zugewandt. Einen beauftragte ich am Sonntag, meine Reisepinsel wieder zu beschaffen, den ich verloren hatte, und den anderen Engel lag am Sonntag, sich um meine Papiere vom Gesundheitsamt zu kümmern, die ich für morgen für die Arbeit brauche. Leider ist nichts von beiden erfüllt worden. Nun habe ich die erste Folge von Reinhard im Hinterkopf, dass die Engel uns auslachen, wenn sie sehen, dass in unserem Herzen noch Unglauben ist, und dann die Aufgabe nicht übernehmen. Meint ihr, ich war vielleicht zu zaghaft und noch nicht in der Autorität, es ihnen freundlich zu befehlen? Oder kann ich den Auftrag erneut verteilen? Sehr, sehr gute Frage. Okay. Ich kann dir die Antwort auf deine Frage nicht geben, ob du nicht in Autorität gewandelt hast oder ob du nicht im wirklichen Glauben warst. Ich kann ja nicht in dein Herz schauen. Gott sei Dank, das will ich ja gar nicht. Das Letzte, was ich will, ist, in den Herzen der anderen Menschen zu sehen. Ich habe genug Arbeit mit meinem eigenen. Also von dem her kann ich dir nicht sagen, was da los ist. Aber eines möchte ich euch sagen, und zwar, das müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Wir haben unser ganzes Leben jetzt pauschal, ich generalisiere jetzt, das ist mir völlig klar, wir haben unser ganzes Leben gelebt im rationalen, natürlichen und ungläubigen Christenleben. Im Grunde genommen, wir schreien zu Gott, wenn wir ein Wunder brauchen, wir involvieren ihn, wenn es nicht mehr weitergeht, wir rationalisieren alles, wollen alles ganz genau technisch verstanden haben. Und dann wollen wir über Nacht in diese geistliche Welt eintauchen und mit dieser geistlichen Welt die Erlebnisse haben, die wir haben könnten, wenn wir gelernt hätten, ganz simpel und einfach im kindlichen Glauben so zu leben. Und warum sage ich das? Wir müssen uns immer wieder klar machen, wir sind auf einem Weg, auf dem Weg dorthin, wo das Übernatürliche natürlich ist. Wir sind aber sehr weit weg davon. Und wie ich den Schülern immer wieder sage von unserer Schule, so sage ich es auch euch jetzt. Habt keine Angst, Fehler zu machen. Wenn wir ein demütiges Herz haben, wenn wir ein Herz haben, das lehrbereit ist, und ein Herz haben, das sagt, Herr Jesus, ich will dich lieben von ganzem Herzen und ich will lernen, alles lernen, was es zu lernen gibt, dann brauchen wir keine Angst haben, Fehler zu machen. Von dem her, was ich dir raten würde, ist einfach folgendes Gebet zu sprechen. Heiliger Geist, bitte lehre mich, wie ich alles erleben kann mit den Engeln, das für mich vorbereitet wurde. Bitte lehre mich, Heiliger Geist. Sei du mein Lehrer, sei du derjenige, der mich anweist. Und erlaube ihn, der dich weiterhin zu führen. Und lass dich von solchen sogenannten Niederlagen nicht enttäuschen. Tu das doch nicht, sondern geh einfach weiter. Das ist eine Herzenshaltung, die Gott mir geschenkt hat, für die ich so dankbar bin. Als wir begonnen haben, für die Kranken zu beten, da habe ich mehr Misserfolg gehabt als Erfolge. Und irgendwie habe ich in meinem Herzen eine Einstellung, es ist egal, wie viel schief geht, ich lasse mich nicht abbringen von dem Weg, dass die übernatürliche Welt meine natürliche Welt ist. Und diese Einstellung müssen wir haben. Statt zu sagen, um Gottes Willen, wo ist es da falsch gegangen, was habe ich da falsch gemacht, war Unglauben, war nicht Autorität, was mache ich? Zu sagen, Geist Gottes, führ mich und leite mich und lehre mich einfach, hilf mir aus meinen Fehlern zu lernen. Also ich würde dir sagen, gib nicht auf, lass dich nicht entmutigen und involviere den Geist Gottes in deinem Leben und in deinem Lernen mit den Engeln zu kommunizieren. Sehr gut. Dann die nächste Frage ist von Libera und Matthias und das ist, ich sehne mich danach, die geistige Welt zu sehen. Soll ich einfach meinen Engel bitten, etwas für mich zu erledigen? Und was zum Beispiel und welche Aufgabe kann ich ihnen geben? Wieder im Grunde genommen eine Frage, die wir schon beantwortet haben. Alles, was, weißt du, wir müssen lernen, dass diese Welt unser natürliches Zuhause ist. Und ich denke, das ist etwas, was einfach fehlt. Gestern Abend, ich erzähle nur kurz ein kleines Zeugnis. Gestern Abend hatten wir 10 Leute bei uns im Haus oder 12 und wir wollten einen Spielenachmittag machen. Das machen wir eigentlich viel zu selten. Es sollte eigentlich normal sein, dass ein Familienvater das Wochenende frei hat. Ich leider mache das ganz, ganz, ganz selten. Aber ich habe mir gesagt, der Clayton braucht Leute im Haus, der Clayton braucht sozialen Umgang. Ich nehme mir mal den halben Samstag frei. Und ich habe um 16 Uhr die Leute eingeladen und wir hatten einen Spielenachmittag. Wir hatten so richtig Spaß daran. Alle lachten, alle hatten viel Spaß. Und dann sehe ich, wie eine Nachricht nach der anderen über mein Telefon kommt, das Telefon läutet und ich habe das ignoriert. Und ich habe mir gesagt, ich werde mal jetzt diesen Abend den Clayton und den Freunden geben. Und dann ruft Debbie, die war unten im Studio, hat gemahlen, dann ruft Debbie mich an und sagt, Liebling, bitte, du musst unbedingt schnell deine Nachrichten lesen. Und ich habe gesagt, eigentlich nicht, aber wenn meine Frau das sagt, dann muss man ja schon hören. Und ich habe die Nachrichten angeschaut und da war ein Mann, ein Freund von mir, der in großer Verzweiflung rief, weil sein sechsjähriges Mädchen im Krankenhaus liegt und die Ärzte können dem Kind nicht helfen. Die Ärzte denken, es ist irgendeine Lebensmittelvergiftung und dem Kind geht es ganz schlecht. Und der hat irgendwie in seiner Verzweiflung angerufen. Und der hat gesagt, ich bete, ich bete, ich bete. Und es ändert sich nichts. Und ich habe zu meinen Leuten im Haus gesagt, bitte, meine lieben Freunde, entschuldigen mich für 10 Minuten. Wir unterbrechen das Spiel für 10 Minuten. Ich gehe mit dem Hund raus, weil ich muss einen wichtigen Telefonanruf machen. Ich habe ein Gebet gesprochen. 3 Minuten haben wir ganz einfach ein kurzes Gespräch gehabt und gebetet. Und ich sagte dann, tschüss, legte auf und ging zurück. Und ich war nicht mal zurück im Haus, bekam ich eine Nachricht mit dem Foto vom Mädchen und sagt, dem Mädchen geht es viel besser. Und wisst ihr, und genau hier ist das. Wir müssen uns entscheiden, dass die übernatürliche Welt, das ist unser Zuhause. Und wenn wir lernen, in der übernatürlichen Welt zu Hause zu sein, dann lernen wir auch, dass wir nicht einfach nach technischen Regeln in der übernatürlichen Welt leben können. Jesus hat die Kranken auf so viele Arten und Weise geheilt. Und ich werde euch nicht technische Antworten geben, wie ihr was mit den Engeln tun könnt. Denn das wird in die Hose gehen. Das verspreche ich euch 100%. Darum, ihr müsst sagen, Geist Gottes, mein bester Freund, mein Lehrer über alles, lehr mich, was kann ich den Engeln und wann kann ich den Engeln was sagen. Und dann wirst du lernen, spontan in deiner Situation wirst du das Empfinden haben, das befiehle ich dem Engel. Ein anderes Mal spontan wirst du lernen und Engel spüren um dich herum. Und du wirst sagen, herzlich willkommen. Und wisst ihr, und das ist es, was uns wirklich weiterhilft, in der geistigen Welt zu Hause zu sein. Dass wir unser Herz öffnen, mit dem Geist Gottes in innige Beziehung leben und nicht nach irgendwelchen technischen Prinzipien arbeiten, sondern aus Beziehung mit dem Geist Gottes her arbeiten. Und wenn du Fehler machst, dann machst du Fehler. Hab keine Angst davor. Noch eine Frage von Sandy. Sie fragt, wie ist denn der Unterschied in Bezug auf Aufträgen zwischen dem Heiligen Geist und den Engeln zu verstehen? Kann der Heilige Geist nicht auch vieles abdecken, was die Engel tun? Oder was frage ich, wenn? Die Frage hatten wir auch bei unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Der Unterschied ist ganz simpel. Der Heilige Geist ist Gott. Die Engel sind nicht Gott. Und wenn wir den Heiligen Geist einfach als Kraft oder als der die Gaben hat, sehen, ich denke, dann missbrauchen wir auch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott selbst und Gott selbst leitet uns, die Person des Heiligen Geistes, leitet uns in alle Führung. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig und der Heilige Geist ist allmächtig und der Heilige Geist ist allwissend. Die Engel sind nichts von dem. Die Engel sind weder allgegenwärtig noch allmächtig noch allwissend. Das heißt, mein Engel kann nur an einem Ort zu einer Zeit sein und nur einen Auftrag ausführen. Der Geist Gottes hat diese Begrenzungen nicht. Und ich denke, den Unterschied, den wir oft machen, dass wir den Heiligen Geist und die Engel so fast in dieselbe Kategorie geben. Und das dürfen wir nicht. Wir müssen mit dem Heiligen Geist eine Beziehung haben als mit Gott. Ich bin dem Heiligen Geist untergeordnet, die Engel sind mir untergeordnet. Ich kann dem Heiligen Geist nicht befehlen, was er zu tun hat. Den Engeln aber sehr wohl. Von dem her, den Heiligen Geist kann ich bitten, mir zu helfen, meine Augen zu öffnen, mir die Dinge zu offenbaren, mir die Dinge zu verstehen helfen. Denn er ist Gott. Aber mit den Engeln, denen gebe ich Befehle, was ich ihnen auftrage zu tun. Den Heiligen Geist kann ich gar nichts auftragen. Gut, dann, also jetzt hat mir noch gerade jemand in den Chat geschrieben, wie ist das, wenn ein Kind 4 Jahre alt den Engel beauftragt, etwas zu finden und es nicht erlebt. Hat es auch Unglauben? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Was ich tun würde, ist, ich würde dem Kind grundsätzlich einmal jede Angst nehmen. Ich habe jetzt, wir hatten ein kleines Kind bei uns zu Hause und dieses kleine Kind, das ging zu auf den Hund und von uns, unser Hund. Unser Hund ist 6 Monate alt, aber wiegt bereits 30 Kilo. Und das kleine Kind ging zu und ohne jegliche Angst. Und die Mutter, pass auf, Vorsicht. Und ich habe gesagt, ich hoffe, ich habe die Mutter nicht verletzt damit, aber ich habe gesagt, ist es eigentlich schon tragisch, dass das Kind ohne Furcht geboren wird und wir Eltern, wir erziehen das Kind zur Furcht. Anstatt die Mutter hätte eigentlich soll sagen, ist das okay, wenn das Kind mit dem Hund spielt, zu uns sagen sollen, als Hundebesitzer. Aber wir legen so viele Ängste hinein in unsere Kinder, dass unsere Kinder ja schon ständig umgeben sind von Gedanken und Gefühlen der Angst, anstatt von Gefühlen der Freiheit und des Glaubens. Und von dem her, was ich denke, ein Kind überwindet diese Dinge auch viel schneller. Wenn ein Kind dem Engel sagt, bring der Hausschuh oder was auch immer, und das Kind bringt es nicht, wenn mein Kind sagt, hör zu, mach dir keine Sorgen, wir wissen nicht, was da geschehen ist, aber Jesus liebt dich, die Engel sind um dich herum, bleib einfach dran und mach weiter. Ein Kind nimmt das kindlich auf. Wir Erwachsene, wir wollen dann 100.000 Antworten und grübeln und fragen und wollen alles genau erklärt haben, damit wir alles perfekt rationalisieren können. Und wir müssen lernen, vom Herzen heraus zu leben, wie ein Kind es auch tut. Also meine Erfahrung mit Kindern, und wir arbeiten ja auch viel mit Kindern hier, die Kinder stecken solche Dinge ohne Probleme weg. Außer wir Eltern legen dann Zweifel in die Herzen der Kinder. Und von dem her, ich bin mir jetzt nicht sicher für diese spezielle Situation, aber ich kann mir vorstellen, dass das Kind viel weniger nachgrübelt als die Mama. Ich kann mir vorstellen, dass die Mama jetzt nachgrübelt. Um Gottes Willen, was wird das Kind sich denken? Um Himmels Willen, wie werde ich dem Kind das klären? Wird das Kind jetzt sein Herz zumachen? Wir Erwachsene grübeln schon darüber nach. Mein Erlebnis ist, das Kind steckt das einfach weg und macht einfach weiter mit den Engeln. Und von dem her, ich würde das Kind ganz simpel ermutigen und sagen, keine Ahnung, was hier geschehen ist, aber machen wir einfach weiter. Die Engel sind um uns herum und die lieben uns und wir lieben sie. Ja, so. Ja, genau. Jetzt kommt die Liste dran, jetzt ist mein Thema rüber. Also, ich grüße mich aus der österreichischen Welt. Ja, was lese ich? Hallo Reinhard, voll schön, dass du da die Zeit für uns nimmst und unsere Fragen beantwortest. Wie du schon gesehen hast, es sind wirklich hungrige Menschen in dieser Gruppe. Okay, und das nächste Thema ist, wie spricht man mit einem Engel? Und die Antje fragt, ob man das laut aussprechen muss oder ob es auch reicht, wenn ich einfach mir das denke. Weil sie sagt, sie hat gehört, dass Dämonen keine Gedanken lesen können. Und also hat sie die Schlussfolgerung, dass Engel auch keine Gedanken lesen können. Ob das stimmt? Eine perfekte und tolle Frage. Hör zu. Erstens, woher hat diese Dame die Aussage, oder wie man das gefragt hat, dass die Dämonen keine Gedanken lesen können? Diese Aussage, ich denke, die finden wir nicht in der Bibel. Aber lassen wir mal so stehen. Ich bin der Meinung, dass die geistliche Welt nicht unbedingt mit Worten aktiviert werden muss. Und zwar aus einem ganz einfachen und folgenden Grund. Die gesamte geistliche Welt, die ist ja eine Welt, die nicht im Sichtbaren ist, aber sich im Sichtbaren manifestieren kann. Und was wir oft verstehen müssen, und ich denke, das haben wir Christen oft sehr schlecht verstanden, wir denken, dass unsere Gedanken von unserem Gehirn ausgehen. Nur ich sehe das absolut nicht so. Ich sehe nicht, dass unsere Gedanken von unserem Gehirn ausgehen, sondern ihr, die mich kennt, ihr wisst ganz genau, dass ich 100% überzeugt bin, die Gedanken gehen vom Herzen aus. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch, um euch eure Frage zu beantworten mit einer anderen Frage. Wenn die Gedanken vom Herzen ausgehen und die Gedanken messbar sind, die sind ja heute mit technischen Geräten messbar, dann sind die Gedanken was? Die Gedanken sind Masse. Und Masse ist messbar. Und Gedanken vermischen sich mit Gefühlen und das ist absolut 100% messbar. Da ist gar nichts Esoterisches dran. Das ist wissenschaftlich ganz simpel erklärt. Jetzt, was wir erkennen müssen, ist Folgendes. Dämonen um uns herum und Engel um uns herum, die spüren diese Energie, die aus uns ausgeht. Die können vielleicht diese Gedanken als solche Gedanken nicht identifizieren, aber sie können sehr wohl identifizieren, was von uns ausgeht. Sogar der Hund kann das. Wenn du Angst hast vor dem Hund, kann der Hund deine Gedanken nicht lesen, aber der Hund spürt deine Angst. Stell dir mal vor, der Hund spürt, was in deinem Herzen geht, und den Engel trauen dir das nicht zu. Natürlich können die Engel auch diese Dinge, die aus unserem Herzen rausgehen, genauso wahrnehmen wie auch die Dämonen. Wenn du je wirklich konfrontiert wurdest mit wirklichen Dämonen, wo Leute versucht haben, die Dämonen auszutreiben, dann wirst du Folgendes erlebt haben, was ich sehr, sehr oft erlebt habe. Du kannst den Namen Jesus tausendmal den Dämon hinbrüllen. Du kannst den gebundenen Leuten stundenlang, und das haben wir Christen getan, stundenlang, Nächte durch, im Namen Jesus, geh, im Namen Jesus, geh, im Namen Jesus, geh. Ich hatte das mal in Polen erlebt, wo ein Team von jungen Leuten die Nacht durch versucht haben, von diesem 16-jährigen Mädchen die Dämonen austreiben. Und nach der Nacht durch ringen und kämpfen, das Mädchen war kaputt, alle waren kaputt. Dann, ich war dort auf einer Konferenz, dann sagten sie, Reinhard, bitte hilf uns. Die haben das Mädchen schon auf die Rückbank des Autos gesetzt, um sie wegzuführen von der Konferenz. Und ich habe gesagt, halte das Auto auf. Und die hielten das Auto auf, ich ging auf die Rückbank hinein, machte die Tür auf und ich sagte, raus. Und in diesem Augenblick war das Mädchen befreit. Und wisst ihr, was wir oft nicht erkennen wollen oder nicht wahrhaben wollen, ist, egal was wir aus unserem Mund rausschreien, was aus unserem Herzen rauskommt, das aktiviert die geistliche Welt. Und von dem her, wenn in meinem Herzen eine Sicherheit ist, dass ich mit dieser Engelwelt auch interagieren kann, ohne meinen Mund aufzumachen, dann wird genau das geschehen. Ich habe mehrmals Dämonen ausgetrieben, ohne meinen Mund überhaupt aufzumachen, nur den Finger gezeigt. Wisst ihr denn, die Energie, die Kraft des Herzens, ich sage bewusst Energie, aus dem simplen Grund, weil Energie ist ja nichts anderes als Kraft. Und die Christen, wir sind so verkorkst geworden, leider Gottes. Die Esoteriker haben uns alles gestohlen, was uns gehört. Und wir Christen wollen es uns nicht zurücknehmen. Und in mir drinnen brennt etwas. Ich will nicht, dass die Esoteriker mehr von der übernatürlichen Welt erleben, als wir es erleben. Wir Christen, das macht mich so traurig. Und von dem her, ich bin überzeugt, dass die Engel das spüren, was in dir drinnen ist. Und ich persönlich bin überzeugt, dass ohne irgendeinen Befehl von dem Herzensglauben aus auch die Engel spüren und erkennen und wahrnehmen, was da los ist. Und von dem her uns auch gehorchen. Super, danke. Die Jutta möchte gerne wissen, ob sie den Engeln unbedingt befehlen muss oder ob sie auch bitten darf, weil sie möchte freundlich bleiben. Ach, die liebe Jutta, die will ich gerne mal kennenlernen. Die muss ja eine ganz eine Liebe sein. Hör zu. Weißt du, ich denke, dass viele Worte bei uns, leider Gott, ich hoffe, liebe Jutta, dass du mein Lachen nicht böse genommen hast. Ich finde es einfach so lieb, wie du so zu den Engeln so nett sein möchtest. Hör zu, meine liebe Jutta. Wenn wir an Befehlen reden, dann denken wir eben oft an etwas Negatives. Und leider Gottes. Aber ich sehe das Befehlen jetzt nicht unbedingt als etwas Negatives. Zum Beispiel, wir haben bei Brazilian Kids Care, sind wir nicht weit weg von 100 vollzeitigen Angestellten. Bei unserem Dienst haben wir, ich glaube, 17 oder 18 Angestellte. Wir haben gerade 2 neue Leute angestellt. Und wenn ich den Leuten, die für mich arbeiten, sage, mach das, ist das ein Befehl. Aber nicht ein Befehl, der hart ist, der autoritär ist, sondern einfach, ich gebe denen den Auftrag, etwas zu tun. Und wenn das für dich das Bitten einfach ist, dann bittest du den Engel einfach. Ich sehe das Befehlen nicht als etwas Militärisches, sondern ich sehe das Befehlen als einfach, ich weise den Engel an, das zu tun. Denn wenn Gott seine Engel befohlen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott gesagt hat zu Gabriel, Gabriel, ich befehle dir, wenn ich der allmächtige Gott bin, geh sofort runter und kommuniziere jetzt mit der Maria, dass ich schwanger werden will. Sondern Gott hat einfach gesagt, Gabriel, geh zu Maria und erkläre ich das. Also von dem her, ich sehe Befehl nicht als etwas Negatives, Autoritäres, Hartes, sondern als eine Anweisung, meinen Dienern zu tun, was sie tun sollen. Und von dem her, ich denke nicht, dass du einen Unterschied machst, ob du bittest oder befiehlst. Der Unterschied macht es aber, ob du in deinem Herzen die Überzeugung hast, die Engel, die sind deine Diener und die lieben es, dir zu dienen. Ich denke, dass die nächste Frage, die Barbara wollte nämlich wissen, ob man unbedingt in Autorität zu den Engeln sprechen muss, weil sie ist eher introvertierter Mensch und hat damit eben Probleme und auch mit in Autorität beten. Aber ich glaube, das hat sie jetzt eigentlich beantwortet mit dem, was du gesagt hast. Liebe Barbara, weißt du, Und ich denke, wir haben auch sehr viele verkorkste Verständnisse von vielen Begriffen. Weißt du, Autorität. Autorität ist ja im Grunde genommen etwas Neutrales. Wie wir sie ausüben, macht den Unterschied. Gott ist ein Gott der Autorität. Und was Gott tut, das tut er in Autorität. Aber Gott ist kein kontrollierender, manipulierender, herrschender, harter Gott. Und von dem her, ich denke, dass Barbara, die jetzt diese Frage geschrieben hat, dass du, was du dringend brauchst, ist eine Veränderung, eine Erneuerung deines Sinnes, was Autorität überhaupt bedeutet. Sehr gut, danke. Die Elke bedankt sich einmal bei dir für deine Zeit, die du spendest. Und sie sagt, ich finde es toll, dass wir mit den Engeln interagieren können und sehe das auch total in der Bibel. Die Menschen haben eindeutig mit Engel gesprochen. Meine Frage, gibt es eine Bibelstelle, die uns zeigt, dass Jesus den Engeln einen direkten Befehl gab? Ich kenne keine so eine Bibelstelle. Nein, ich kenne zwar eine Bibelstelle, dass Jesus von den Engeln gedient wurde. Also ich kenne diese Bibelstelle nicht. Aber die Bibel sagt ja, wenn alles das, was Jesus getan hätte, aufgeschrieben wäre, dann hätte die ganze Welt könnte die Bücher nicht halten. Also Jesus hat viele Dinge getan, die nirgendwo niedergeschrieben sind. Und ich denke, ich verstehe zwar deine Frage sehr gut. Mir wurde vor vielen Jahren einmal in einer der ersten Gemeinde, die wir gegründet haben, da wurde mir von einem lieben Bruder sehr widerstanden. Nämlich, das, was du machst, ist nicht biblisch und das, was du tust, ist nicht biblisch und das, was du sagst, ist nicht biblisch und das ist nicht biblisch. Und ich habe ihn mal die Frage gestellt, ja, was bedeutet das, es ist nicht biblisch? Ja, nirgendwo in der Bibel steht, dass du das nicht machen kannst. Und ich denke, in diesem Augenblick hatte ich ein Wort der Weisheit vom Geist Gottes, denn ich denke, so schlau war ich gar nicht, dass ich so eine Antwort hätte ausdenken können. Und ich habe zu ihm gesagt, wie bist du denn hier im Gottesdienst gekommen? Ja, ich bin mit dem Auto hergefahren. Und ich sagte, das ist unbiblisch, denn in der Bibel steht nirgends was vom Autofahren. Ich sagte zu ihm, schöne Kleider hast du an. Wie ist dein Hemd, deine Hose so sauber geworden? Ja, die haben wir gewaschen in der Waschmaschine. Das ist aber auch unbiblisch, weil die Bibel lehrt nichts von Waschmaschinen. Und weißt du, dem Mann sind dann auch die Augen aufgegangen. Und wir denken oft, unbiblisch ist, was nicht in der Bibel steht. Aber das ist völlig falsch. Unbiblisch ist, wo die Bibel ganz klar sich positioniert und sagt, das darfst du nicht tun. Und die Frage ist nicht, ob Jesus irgendwo den Engeln Befehle gegeben hat. Die Frage ist, hat Jesus irgendwo sich positioniert und gesagt, ich werde den Engeln keine Befehle geben und wir sollen den Engeln keine Befehle geben? Das ist die wahre Frage. Und ich denke, wenn wir so mal die Bibel angehen, denn Gott ist erstens größer als die Bibel. Stell dir mal vor, das Neue Testament, Paulus hatte das gar nicht, Jesus hatte das auch nicht. Die hatten nur die Schriften, das Alte Testament. Und wir limitieren, denke ich, Gott oft sehr, indem wir glauben, alles, was getan wird oder was Gott tun kann, muss in der Bibel drinnen stehen. Und genau so waren ja auch die damaligen, das jüdische Volk und auch die Pharisäer. Die haben versucht, ob es mit ihrem Verständnis der Schriften übereinstimmt und Jesus passte da gar nicht hinein. Und darum haben sie auch Jesus und den Erlöser verpasst. Und ich denke, wir dürfen den Fehler nicht machen, dass wir denken, alles, was geschieht und was Gott tut, muss in der Bibel stehen. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Dinge tun, die ich tue, und größere Werke werdet ihr tun. Also wenn wir größere Werke tun sollen, die Jesus getan hat, dann sollen wir offensichtlich Werke tun, die Jesus nicht getan hat und die auch nicht im Neuen Testament stehen, dass er sie getan hat. Sonst sind es nicht größere Worte. Sonst hätte er nur gesagt, ihr werdet auch das Gleiche tun, was ich schon getan habe. Ja, super. Der Mick hat gerade da online gefragt, ob es wichtig ist, den Namen seiner Engel zu kennen oder ob man den kennen muss. Nein, ist nicht wichtig. Und ich denke, hier können auch oft sehr viele Fehler gemacht werden. Und mir ist das auch bewusst. Ich habe Leute erlebt, die dann, was weiß ich, komische Dinge getan haben und alle möglichen Dinge dann auch gemacht haben, mit denen ich auch nicht übereinstimme. Nur ich habe persönlich damit kein Problem, denn ich denke, der Herr ist größer und wenn wir, hier ist der Schlüssel, meine lieben Freunde, schreibt euch das so dick hinter die Ohren, wie ihr nur könnt. Es, alles in unserem Leben geht in die Hose, wenn wir Jesus und Intimität mit ihm nicht als unsere Priorität halten. Alles geht in die Hose. Und das müssen wir uns jeden Tag hinter die Ohren schreiben. Jesus und meine intime Beziehung mit ihm, das ist, worum sich das Christenleben dreht. Und wenn wir dann Fehler machen im Umgang mit Engeln, wird das kein Problem sein. Aber oft sind dann Menschen, die mit Jesus haben sie kaum noch eine intime Beziehung, aber mit ihren Engeln schon. Die kennen alle Namen und alles Mögliche und so fort. Und von dem her, wenn Jesus das Zentrum von allem bleibt, was wir denken, tun und sagen, dann wird es sein, dass manchmal der Engel wird es einen Namen sagen und manchmal wirst du ihn nicht wissen. Und ich denke auch hier, wir sollen einfach offen sein dafür. Ich habe 3 meiner Engel, die haben mir den Namen gesagt. Einer eines Tages, der kam in den Raum und sagte mir den Namen und ich glaubte ihm gar nicht. Ich war wirklich, ich glaubte ihm gar nicht. Und ich nahm dann in mein iPad und ich gab dieses Wort in Google hinein. Und dann gab es dieses Wort Google, dieses Wort tatsächlich den Namen. Und der Name bedeutet genau das, was der Engel gesagt hat, wofür von Gott gesandt ist. Und dieser Engel hat in Spanien, als ich in einer Konferenz war, eine ganz eigenartige Geschichte. Und dieser kam in den Raum und hatte so gewaltig die Befehle Gottes getan und auch die Befehle, die ich ihm aufgetragen habe, dass in diesem einem einzigen Gottesdienst mehrere hundert Menschen übernatürlich berührt wurden. Innerhalb von kürzester Zeit. Und heute bekam ich eine Nachricht von einer Dame in Spanien, die hatte ihr Kind auf die Welt gebracht, das erste Kind. Und das Kind musste kurz nach der Geburt ins Krankenhaus, weil es ein Loch in der Lunge hat und weil hier im Rachen, im Kehlkopf, da war auch etwas unterbrochen. Also das Kind konnte nicht richtig atmen und auch gar nicht schlucken. Und diese Dame hat gesagt, weißt du, mein Baby, neugeboren, ich war mir so 100% sicher, dass ich das jetzt deklariere und das Wunder wird geschehen. Sie hat gesagt, wenn es nicht darum gewesen wäre, was ich von dir gelernt hätte im Übernatürlichen, wäre mein Baby heute nicht ein Wunderbaby. Und die Ärzte haben gesagt, es ist ein Wunderbaby. Und diese Dame war in jenem Gottesdienst in Madrid. Und ihre Mutter wurde übernatürlich geheilt. Und die Ärzte haben gesagt, geh nicht zu dieser Konferenz, denn du wirst sterben. Und die Mutter ging geheilt aus dieser Konferenz raus. Und das war ein Engel, der das Ganze aktiviert hat für mich und dessen Namen ich kannte. Aber andere Engel, die ich sehe und die mich umgeben, die kenne ich den Namen nicht. Und für mich ist das nicht etwas, was wichtig ist. Weißt du, wenn der Engel mir seinen Namen sagen will, dann soll er ihn mir sagen. Wenn ich das Empfinden habe, ich soll ihn fragen, dann frage ich danach. Aber für mich ist das einfach, weißt du, wenn er es sagt, sagt er, wenn nicht, sagt er es nicht. Wenn ich den Namen kenne, kenne ich ihn. Wenn ich ihn nicht kenne, kenne ich ihn nicht. Ich denke, solche Dinge sind nicht wirklich wesentlich. Ja. Die Antje fragt, wenn ich keine Engel sehe oder wahrnehmen kann, wie kann ich beten? Zum Beispiel, alle Engel, die mich hören, geht bitte da oder dorthin und helft mir. Sehr gute Frage. Ich denke, die liebe Jeannie und die liebe Lisi werden euch doch hier noch bestimmt viel weiterführen, auch auf dem ganzen Gebiet der Engel und diese Dinge lehren, die wir auch auf der Schule gelehrt haben. Und ich weiß nicht, ob es der lieben Jeannie und der Elise gegangen ist, so wie es mir gegangen ist. Nämlich, als ich das erste Mal, nachdem ich mich mein Herz geöffnet habe für die Engel, weil Gott gesagt hat, du kannst nicht erfüllen, was ich für dich habe, wenn du nicht lernst, mit ihnen zu arbeiten und mit ihnen zusammenzuwirken. Nachdem ich mein Herz wirklich weit geöffnet habe, dann habe ich begonnen, jede einzelne Bibelstelle durchzuschauen, wo Engel drin sind. Und ich war schockiert. Ich war schockiert. Wovon war ich schockiert? Daniel hatte eine Engelerscheinung. Und wir denken, so lesen wir Dinge in die Bibel hinein. Wir denken, dass dem Daniel ein Engel erschienen ist und den sah er mit seinen Augen. Aber die Bibel sagt, er sah den Engel in einer Vision. Vision, das ist eine innere Angelegenheit. Cornelius, Apostelgeschichte 10. Der Engel erschien dem Cornelius und sagte, deine Almosen und deine Gebete sind vor Gott gekommen, hol den Petrus. Wir lesen das und wir denken, dem ist ein Engel erschienen. Aber in Wirklichkeit sah der Cornelius den Engel in einer Vision. Und wenn du durchschaust, dann wirst du mehrmals finden in der Bibel, dass viele Leute den Engel nie mit dem äußerlichen Auge gesehen haben, sondern mit dem inneren Auge des Herzens. Und ich denke, hier ist eines der großen Probleme. Wir wollen die Engel sehen mit diesen 2 Augen. Und das kann ja auch sein. Aber wir müssen lernen, mit den inneren Augen zu sehen. Wir müssen lernen, unseren Augen des Herzens zu vertrauen und lernen, auch immer wieder diese Herzenshaltung haben. Herr, öffne meine Augen des Herzens, damit ich die Dinge sehen kann, die meine natürlichen Augen nicht sehen können. Ich habe Engel mit natürlichen Augen gesehen, aber viel mehr sehe ich die Engel mit meinen inneren Augen. Und wenn wir lernen, so zu leben, dann wird das, was wir mit dem inneren Auge sehen, wird für uns realer werden, als das, was wir mit dem äußeren Auge sehen. Und ich denke, ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich denke, dass die Frage deswegen so gestellt wird, weil du erwartest, dass du die Engel siehst mit deinen äußeren Augen und das siehst du sie nicht. Und mein Rat an dich wäre, einfach zu sagen, Herr Jesus, bitte öffne doch meine inneren Augen, dass ich beginne, mit inneren Augen zu sehen. Und dass du dann einfach auch beginnst, im Glauben zu interagieren mit diesen Engeln, dass du einfach Glaubensschritte machst. Ich habe es am Anfang so gemacht, nachdem der Herr zu mir gesagt hat, dass ich muss mich für das für öffnen, dann habe ich so eine kindliche Herzenshaltung gehabt, wo irgendetwas geschehen ist, was sich angefühlt haben könnte wie ein Engel oder vielleicht ein Engel sein können, hätte können, habe ich immer Folgendes gemacht. Und ich kann mich erinnern, am Anfang, Debbie hat mich da ein bisschen belächelt sogar, wisst ihr, und die Leute, die bei uns im Haus waren, ein bisschen belächelt, das war mir so egal. Ich habe Folgendes gesagt, wenn du ein Engel warst, dann bist du herzlich willkommen hier. Und wisst ihr was? Ich kann mich erinnern, einmal sagte ich das und das war nichts anderes als ein Schatten, der gerade vorbeiging. Und die lachten, das war doch nur ein Schatten. Und ich habe gesagt, es ist mir so egal. Ich öffne diese kindliche Herzenshaltung, die lasse ich mir nicht nehmen. Wenn du einer bist, hier bist du willkommen. Und durch meine kindliche Herzenshaltung wurde der Umgang mit den Engeln etwas Natürliches und Normales. Und das ist auch mein Rat an dich. Lerne mit den inneren Augen zu sehen. Vertraue den inneren Augen. Die Bibel lehrt so viel darüber. Und hab diese kindliche Haltung einfach und mach weiter. Lasst euch nicht abhalten, meine lieben Freunde. Die Marion sagt bezüglich der Zeugnisse von verschwundenen Sachen, wäre es nicht effizienter, einfach zu sagen, ihr Engel, holt es und legt mir das doch jetzt auf den Tisch oder also konkret den Ort, wo ich sie es finden möchte. Und okay. Ich gebe es an die Engel ab und sie besorgen es, ohne dass ich mich wieder auf die Suche mache. Also, dass sie wirklich dann sagt, ich suche gar nicht mehr, sondern ich sage den Engeln, so geht's und bringt es mir da an den Tisch. Okay, zuerst einmal, meine Liebe, wenn ich mal einen Befehl ausgeteilt habe, einem Engel, oder wenn ich den Geist Gottes gebeten habe, oder wenn ich etwas in die Hand Gottes gelegt habe, dann mache ich nichts mehr. Ich suche da grundsätzlich nicht mehr weiter. Das ist für mich eine klare Sache. Denn es ist ein Ausdruck, dass ich im Herzen nicht wirklich vertraue. Also wenn ich dem Engel sage, er muss was tun, dann mache ich gar nichts mehr. Dann ist das ist sein Job. Da gebe ich dir recht. Nur wiederum, weißt du, lass dich doch leiten vom Heiligen Geist. Wenn du das Empfinden hast, jetzt muss der Engel aktiv werden und das sollte das bringen, warum nicht? Ich habe gestern oder diese Woche haben wir bei uns im Studio aufgenommen und erzählte ich eine Geschichte, dass eines Tages ein Engel zu mir mitten in der Nacht in den Raum kam, wo ich war und gebetet habe und einen ganzen Stapel Geld auf den Tisch legte von mir und dann lächelnd wieder rausging. Wisst ihr, bis heute habe ich keine Ahnung, wo der das Geld her hat. Ich hoffe, er hat es gefunden, aber ich kann mir nicht vorstellen, Engel steht doch nicht. Ich habe erlebt, dass ein Engel mir natürlich für Sorgen gebracht hat. Und die Beschränkungen, die haben wir ganz einfach, wenn Gott es verbietet oder was dein Herz dir erlaubt zu glauben. Und von dem her, wenn du das Vertrauen hast, du sagst dem Engel, er soll es zu dir bringen, warum soll das nicht möglich sein? Warum soll er nicht die Brieftasche nehmen und vor dich auf den Tisch legen können? Warum denn nicht? Es gibt keine Begrenzungen. Ja, super. Das sind ja tolle Geschichten, Reinhard. Also auf, ihr Engel. Die Jutta fragt dann, wann frage ich wen? Wer ist wofür zuständig und was darf ich bitten oder delegieren? Eigentlich schon. Ja, ich denke, die Frage haben wir schon beantwortet. Genau. Der Heilige Geist ist Gott und die Engel sind deine Diener. Ja. Okay, jetzt die nächste Teil macht die Genie wieder. Alles klar. Übrigens, schön, dich zu sehen, Lisi, schön, dich zu sehen, Genie. Und was mein Herz ganz besonders freut, dass ihr beide zusammen unseren lieben Leuten aus dem deutschsprachigen Raum dient, dass ihr das gemeinsam diesen Leuten dient. Bin ich sehr, ja, sehr dankbar für. Freut uns auch. Genau, sehr. Genau, und das nächste Thema, das wir angehen wollen. Wir haben noch ganz viele Fragen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, um alles da reinzukriegen. Aber das sind die Weshalb-Fragen rund um Engel. Und zwar zum Beispiel eine liebe Freundin von mir sagte, mein Mann ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, obwohl ich die Engel um ihn gestellt habe. Ich weiß, es ist nicht gut, diese Warum-Frage zu stellen, aber ich merke, wie diese Engelfrage für mich schmerzhaft ist. Ach, meine Liebe. Ja, solche Dinge sind schmerzhaft, das verstehe ich auch. Das kann man schwer nachvollziehen, weil ich habe zwei liebe Menschen verloren in meinem Leben, aber nicht meinen Ehepartner. Ich verstehe das sehr gut. Also den besten Rat, den ich dir geben kann, ist eigentlich nur, dass du das Erste, was du tun sollst, einmal dich nicht jetzt damit so sehr befassen, wie du welche Engel was befehlen kannst oder aktivieren kannst, sondern diesen Schmerz heilen lassen. Das ist einmal das Erste und das Wichtigste. Weißt du, dass du wirklich Jesus da hinein einladest, in dieses Trauma, in diesen Schmerz und dass er dir diesen Schmerz wirklich nehmen kann. Das ist das Allererste, was ich dich bitten möchte, dass du das loslassen kannst und wirklich seine liebende, heilende Hand auf dein Herz legen kannst, damit er diesen Schmerz nehmen kann. Das ist mal das Erste. Das Zweite, was ich dir sagen möchte, meine Liebe, ist Folgendes. Dass es gibt Leiden auf dieser Welt, das wir nie verstehen werden. Darauf werden wir keine Antworten haben. Aber eines habe ich gelernt, und das war für mich einer der größten Durchbrüche in meinem christlichen Leben überhaupt. Dass, obwohl ich auf viele Fragen nie eine Antwort haben werde hier auf dieser Erde, und obwohl auf dieser Erde es Leid gibt, das wir niemals einordnen werden können, ist das Christentum ist nicht etwas, das mir in erster Linie Trost gibt im Leid. Und ich denke, das ist der Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben einfach Leid, das wir nicht erklären konnten und das wir nicht einordnen konnten, das haben wir einfach Trost bei Gott gesucht. Und ich denke, das ist viel zu wenig. Nämlich, nachdem ich erkannt habe, dass der Herr natürlich unser Tröster ist, aber dass jedes Leiden, das ich in meinem Leben durchgemacht habe, egal warum und egal woher, dass das Leiden verwendet werden kann und dass meine Herzenshaltung ist, alles Leiden, je schlimmer und je größer es wird, desto mehr wird es vom Herrn verwendet werden können. Und wo ich gelernt habe, das Leiden auch so anzupacken, plötzlich hat das Leiden für mich einen Sinn. Auch wenn das Leiden niemals mit Gott was zu tun hat, wird Gott es verwenden. Ich gebe dir zum Beispiel ein simples Beispiel. Ich wurde als Kind sexuell so missbraucht, dass ich mir mit 12 Jahren dreimal das Leben nehmen wollte. Das hat mich jahrelang kaputt gemacht und jahrelang zutiefst verletzt. Bis der Herr mir eines Tages erklärt hat, Rainer, dieses Leiden kann ich auch verwenden. Und heute arbeiten wir hauptsächlich mit sexuell missbrauchten Kindern hier in Brasilien. Wir arbeiten mit 6 Monaten alten Babys, die bereits vergewaltigt wurden. Und weißt du, und wenn ich nicht gelernt hätte, mein Leiden gebrauchen und verwenden zu lassen von Gott, könnte ich heute das nicht tun, was wir tun. Und von dem her möchte ich dir zuerst mal sagen, dass das Wichtigste ist, lass Jesus dein Herz ganz heilen, damit diese Traumas wirklich verheilt sind. Und lass bitte den Heiligen Geist, dass er dir die Erkenntnis gibt, dass auch dieses tragische Ereignis verwendet werden kann. Und Gott dich jetzt verwenden kann auf eine Art und Weise, die du nie verstehen wirst, vielen anderen Menschen aus deinem eigenen Schmerz heraus Heilung zu bringen und ihnen wirklich eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft zu geben. Wie gesagt, das ist mein bester Rat, den ich dir geben kann. Die andere Frage von Ralf geht genau in das rein. Wenn jeder einen Schutzengel hat, da frage ich mich, wo sind sie, wenn jemand einen schweren Unfall hat? Okay, ich verstehe das mit dem Vergrauen durch böse Taten, jedoch auch Kindern geschieht doch schon Böses, bevor sie böse Taten tun können. Ja, ich denke nicht, dass wir die Frage je voll beantworten können, obwohl wir finden Teilantworten. Zum Beispiel, sehr oft ist es so, dass wir ein Gefühl im Bauch haben, dass wir etwas nicht machen sollen oder nicht wohin fahren sollen und wir dieses Gefühl einfach ignoriert haben. Wir haben nicht gelernt, aus unserem Herz zu aus unserem Herz zu leben. Und ich denke, dass oft der Herr uns auch diese Warnungen gibt, die wir leider Gottes ignoriert haben. Das ist eine Antwort. Die andere Antwort ist auch eine Antwort, dass wir leben in einer Welt, die hochtechnisiert ist. Und in dieser hochtechnisierten oder technologisierten, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, in dieser Welt auf jeden Fall, wo wir so viele Hand in die Technik gelegt haben und die Technik mehr vertrauen als Gott. Das ist eben auch eine Tatsache, in dieser Welt leben wir. Und da geschehen eben viele Dinge, die sonst nicht geschehen würden. Aber die Fragen, die werden wir nie haben. Und natürlich eine große Sache ist auch das mangelnde Vertrauen. Wir versuchen uns oft an Gott zu klammern, wenn es zu spät ist, wenn der Unfall da ist. Anstatt wirklich in dem simplen Bewusstsein ständig zu leben. Seit 40 Jahren steige ich nicht ins Auto ein, auch nicht, wenn ich um die Ecke fahre, ohne meinen Engel Befehle zu geben, dass sie mich dorthin bringen sollen, wo ich hin muss, ohne irgendeine Gefahr zu erleben, ohne dass es einen Unfall gibt, der mich dann gefährdet. Und ich denke, wir müssen in dem Bewusstsein einfach leben, ganz bewusst in dem kindlichen Vertrauen leben, dass dieser Schutz auch uns gehört. Aber wie gesagt, wir werden nie alle Antworten auf alle Fragen haben. Ganz kurz noch, ich muss eine Person besonders begrüßen hier, die ich ja seit Otto Liebezeit über 30 Jahren kenne, die liebe Gerhard Bichler. Gerhard, ich sehe dich in Österreich, in Klagenfurt, bei dir zu Hause. Hallo, so schön, dich zu sehen. Die war Teil unserer Gemeinde, die wir gegründet haben, im Süden Österreichs. Eine Frau, die Hunger hat für Jesus, die Jesus über alles liebt, die sehr prophetisch ist und die ich jahrzehntelang ja nicht, oder vielleicht sicher 20 Jahre lang nicht gesehen habe. Schön, dich zu sehen. Okay, weiter mit der nächsten Frage. Genau, das ist auch wieder in diese Richtung. Und zwar, ich weiß, dass Menschen einen freien Willen haben und sich dafür entscheiden können, böse Dinge zu tun, Dinge, die anderen Menschen schaden. Ich denke dabei an Frauen und Kinder, die vergewaltigt werden, Terroranschläge und so weiter. Also alles in dieses Thema rein. Was ist dann, und dann sagt sie, dabei war für die ersten Christen der Umgang mit dem Engel etwas Alltägliches. Sollen die Engel bei Verfolgung nicht eingreifen? Wobei es ja auch Berichte gibt, die davon erzählen, dass Engel verhindert haben, dass der Christ umgebracht wurde. Und sollte das nicht das Normale sein? Sehr gute Frage. Von den 12 Aposteln starben 11 den Märtyrertod. Der einzige, der nicht den Märtyrertod gestorben ist, war der Johannes, der dann auf der Insel Patmos war. Petrus haben sie aus dem Gefängnis geholt, in Apostelgeschichte 12, Jakobus zuvor nicht. Und ich denke, dass wir diese Fragen nie beantwortet haben werden. Und das ist eben eine der großen Missverständnisse, die wir haben, ist, dass diese Welt von Gott regiert wird. Und wir haben auch in der Mentoring eine Serie aufgenommen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich die auf Deutsch aufgenommen habe, im Englischen schon, dass wir diese falsche Mentalität haben, Gott hat diese Erde unter seiner Kontrolle. Diese Erde ist unter Kontrolle der Menschen. Er hat diese Erde ganz klar den Menschen übergeben und das hat er nie zurückgenommen. Und von dem her, wenn wir mal verstehen, dass die Erde unter der Kontrolle der Menschen ist und dass wir unter der Kontrolle des Herrn sind und böse Menschen einfach böse Dinge tun. Und niemals verspricht uns die Bibel, dass wir von Verfolgung befreit werden. Da gibt es nichts dafür im Wort Gottes, dass uns eine Verheißung zuspricht, dass wir Verfolgung nicht erleiden müssen. Im Gegenteil, alle, die gottselig leben wollen, die werden Verfolgung erleiden. Wenn wir mal erkennen, dass diese Welt in der Hand der bösen Menschen ist, nicht des Teufels. Der Teufel kann die Welt nur regieren durch böse Menschen. Und darum hat Jesus uns ja auch nicht gelehrt, und Petrus hat es ja auch nicht gelehrt, und Paulus ja auch nicht, im Gegenteil. Wenn die Bösen euch Böses antun, dann vertraut einfach Gott, dass er euch da rausholt von den Bösen. Im Gegenteil, uns wurde gelehrt, wenn die Bösen euch Böses antun, dann geht ihnen mit Liebe zurück. Dann zeigt ihnen einfach, dass wir segnen und dass wir, egal wie viel Böses uns geschieht, wir leiden mit dem erhobenen Haupt und wir reagieren mit Liebe auf alle, die uns Böses tun. Und ich denke, wenn wir da jetzt diese Einstellung mal haben, dann ist für uns gar nicht mehr die Frage, wer tut mir was, sondern die Frage, wie reagiere ich auf das, was wer mir auch wann und was tut. Und von dem her, ich sehe die Sache einfach so differenzierter. Ich habe ein Leben hier auf dieser Erde, ich habe einen Lauf zu laufen, Gott hat einen Plan und die Werke, die er für mich bestimmt hat, die hat er bestimmt, bevor ich noch existiert habe. Und diese Werke, diese werde ich auch erfüllen. Und wenn Teil dieser Werke sind, dass böse Menschen mir böse Dinge hinzufügen, dann werde ich denen einfach Gutes zurücktun. Yeah, dann Kimi wieder. Okay, der nächste Block ist Esoterik und ich werde euch jetzt ein paar Fragen, weil wir zeitmäßig schon ein bisschen sind, zusammenfassen. Also da ist die Christine, die Jutta, die Elisa und die Suse. Also es geht eigentlich darum, die Esoteriker haben ja auch Engel. Wie unterscheide ich die, wo setze ich da eine Grenze? Wenn jetzt die sagen, der Engel schütze dich, sind es dann gefallene Engel oder sind es auch Engel, mit denen wir sprechen? Und dann wollen sie noch wissen, zum Beispiel, da, sie sagt, dass, ob man nicht sagen soll, bist du von Jesus oder so, dass man erkennt, dass es ein Engel von Jesus ist, dass man den anspricht, den Engel, dass man ganz sicher ist, dass es nicht ein falscher Engel sein soll, so aus dem Okkultismus oder aus der Esoterik, dass man dort das nicht verwischt. Alles klar. Also ich kann diese Frage jetzt insofern nicht wirklich nachvollziehen und aus einem ganz simplen Grund. Ich lebe im Reich des Lichts und ich habe keine Angst, nicht 0,0,0,0,0,1%, dass irgendein Engel, der aus dem falschen Bereich kommt, da hineinmischen könnte. Mein Vertrauen an Jesus ist so groß, ich bin verborgen mit Christus in Gott. Und wenn ich mit den Engeln rede, die Engel aktiviere, dann ist für mich nicht mal der Gedanke, da könnte ja vielleicht irgendwo ein böser Engel da hineinkommen. Denn für mich ist es mal klar, die bösen Engel, die wollen nicht einmal um mich herum sein, die haben ja Angst vor mir. Und ich denke, das Problem ist, dass wir haben Angst vor ihnen, anstatt zu verstehen, dass sie Angst vor uns haben. Und wiederum, wenn wir unsere Position in Christus klar erkannt haben, wer wir in ihm sind und wer er in uns ist, dann wird sich für uns diese Angst auch nicht stellen. Denn es gibt wiederum, da wird eine einzige Bibelstelle zitiert, aber der Teufel kommt als Engel des Lichts. Aber wenn du diesen Zusammenhang anschaust, dann ist es nicht so, dass Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben und mit Jesus leben und eine Beziehung mit ihm haben, da kann der Teufel dann hineinkommen und sie verführen, ohne dass sie diese Verführung wollen. So ist das absolut nicht. Aber mein Volk geht doch zugrunde an Mangel, an Erkenntnis, wird immer wieder zitiert. Aber der Zusammenhang ist ganz klar, weil sie Erkenntnis abgelehnt haben. Darum geht mein Volk zugrunde an Mangel, an Erkenntnis. Wenn unser Herz auf Jesus bezogen bleibt, dann brauche ich keine Angst haben von irgendeinem Engel, der vielleicht aus der gefallenen Welt da mitmischen könnte. Das kann er nicht. Und sollte er das eh versuchen, wird der Geist Gottes mir in diesem Augenblick sofort so klar aufzeigen, dass ich ihn in den Schranken weisen werde. Ja, Puschi. Die Claudi fragt, ich habe einen gläubigen Prediger und Seher einmal gehört, dass wenn ein Mensch stirbt, sein persönlicher Engel bei ihm bleibt. Er betet daher immer, wenn er an einem Friedhof vorbeikommt, es Gläubige das Familienerbe abholen, sodass die Engel zum Vater zurückgehen können. Ist das real? Kann ich so beten? Keine Ahnung. Wenn er das so sagt, dann soll er das so tun. Okay, sehr gut. Ginny, du bist wieder dran. Gut. Also dann kommen wir zu Engel und Heilung. Und da fragt jemand, du hast einmal eine Geschichte von einer Frau erzählt, die ein starkes Herzleiden hatte, das hätte operiert werden müssen. Du sagtest, dass ein Engel von ihr stand und ihr Feuer ins Herz blies. Die Frau fiel schreiend zu Boden und ihr Herz war komplett geheilt. Meine Frage, die Quelle aller Heilung und Gesundheit im Neuen Bund ist natürlich Jesus, aber sollte man Engel in eine Heilung auch mit einbinden? Und wenn ja, wie soll man so einen Dienst bzw. Auftrag an die Engel in diesem Fall formulieren? Das ist Daniel, der das gefragt hat. Sehr gut. Also ich muss einmal schon sagen, dass die deutschsprachigen Europa, was ich besonders an ihnen schätze, an diesen deutschsprachigen Europäern, vor allem an diese von der Mentoren Gruppe, die passen ganz genau auf, was ich sage. Die merken sich alles, auch die Details. Ich kann mich sogar an diese Begebenheit ganz genau erinnern. Das war auf der Schule meines lieben Freundes, Georgian Banoff. Der hat eine Schule des Übernatürlichen. Ein ganz außergewöhnlicher Mann, der ist bald Mitte 70 und benimmt sich wie ein 20-Jähriger, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher wie ein Teenager, hat einen großartigen Dienst. Und ich bin einer der Lehrer auf seiner Schule. Und das war in New York, auf seiner Schule in New York, vor einigen Jahren jetzt. Und als ich diese Dame sah, Der Herr gab mir zuerst das Wort der Erkenntnis, dass eine Person ist mit diesem spezifischen Herzleiden. Und dieses Wort der Erkenntnis habe ich dann ausgedrückt und dann stand diese Frau auf. Und als diese Frau aufstand, sah ich diesen großen Engel, der hatte Feuer im Mund und der, als ob er wartete darauf, einen Befehl zu kommen, dieses Feuer auf ihr Herz zu blasen. Und da ich, für mich ist die übernatürliche Welt eine natürliche Welt, in dem Augenblick, wo ich den Engel sah, habe ich ihm einfach den Befehl gegeben, dieses Feuer zu blasen. Und er blies es und sie fiel zu Boden und war geheilt. Darum wiederum, ich lebe mein Leben nicht nach technischen Regeln. Wenn ich diesen Engel sehe und ich sehe, wie er nur wartet, darauf zu blasen, dann sage ich ihm, blas. Wenn du mich fragst, Reinhard, wie erlebst du die Wunder, dann muss ich dir sagen, es gibt keine Regel. Eines Tages hatte der Herr Buchschelwich zu mir gesagt, es war eine Person, die hatte ein gebrochener Knochen. Und der Herr sagte eines Tages zu mir, sag diese Person, sie soll jetzt einfach diesen Körperteil bewegen. Und diese Person schaute mich verrückt an, so, Rainer, du weißt, das ist gebrochen, der bewegt sich. Ich sage, beweg! Und diese Person wurde völlig gesund. Ein anderes Mal hatte ich einen Mann mit einer steifen Schulter, die war absolut unbeweglich. Und ich versuchte, ihn ein bisschen hochzuheben, und der Mann schrie vor Schmerzen. Und ich stand oben auf der Bühne, ich konnte gerade runterreichen zur Schule, seiner Schulter, und der Geist Gottes sagte mir, nimm die Hand und mit aller deiner Kraft reiß sie hoch. Und ich nahm diesen Mann bei der Hand und ich riss sie hoch mit aller Kraft. Der Mann schrie und brüllte und war geheilt. Und ich denke, das dürfen wir nicht tun, dass wir versuchen, alles nach Regeln zu tun. Lass dich leiten vom Geist Gottes, wenn du den Engel aktivieren kannst mit der Heilung, weil so leitet dich der Geist Gottes jetzt an, dann tu es. Natürlich, die Quelle der Heilung ist Gott. Aber die Quelle des Engels ist ja auch Gott. Der Engel wäre ja gar nicht da, wenn Gott ihn nicht geschaffen hat. Es ist ja kein Konkurrenzkampf zwischen Engel, dem vollbrachten Werk des Kreuzes, dem Heiligen Geist und Gott und Vater. Alle arbeiten zusammen in Einheit, damit das geschehen kann, was Gott sich wünscht. Und von dem her, ich sehe nicht einen Zwiespalt. Ohne Jesus natürlich, er ist ja die Quelle der Heilung im neuen Bund. Aber lassen wir doch Gott Gott sein. Ja. Da ist noch eine Frage zu diesem Thema, und zwar, was können Engel bewirken bei der Freisetzung von Wundern? Das geht ins Gleiche. Unser jüngster Sohn wurde mit Trisomie 21 und schweren Herzfällen geboren vor 4 Jahren. Und durch ihn suchte ich mehr nach Heilung und Befreiung und fand den im Neuen Bund durch Andrew Womack und 2 Jahre später auch bestätigt durch Reinhard. Aber mittlerweile bin ich alleine, die noch daran glaubt und festhält, dass Leano dieses Wunder der Freisetzung von T21 erleben wird, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Nun fragte ich kürzlich den Heiligen Geist um Erkenntnis und es kam mir einfach der Gedanke, ob ich seine Engel um Beseitigung der Hindernisse beauftragen kann. Wiederum, natürlich kannst du das. Die Frage ist ganz simpel. Gibt es im Wort Gottes irgendeinen Hinweis, dass du das nicht kannst? Das ist die erste Frage einmal. Und die zweite Frage ist, kann mein Herz das wirklich kindlich vertrauen? Kann mein Herz dafür glauben? Und weißt du, und auf dem Gebiet der Heilung ist es so, es wird immer unbeantwortete Fragen geben. Die wird es immer geben. Zweitens, wir haben so weit uns entfernt von der wahren biblischen Realität. Zum Beispiel, ich persönlich habe Bill Jones nie persönlich kennengelernt. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich bin auch nicht einer, der viele Bücher liest. Aber ich schätze ihn. Ich denke, alles, was Gott durch diesen Mann getan hat, ist wunderbar. Und jetzt steht die liebe Frau von ihm da und kämpft ums Überleben mit Krebs. Und mein Gebet für ihn war, sie haben mir aufgerufen zum weltweiten Gebet für die Benny. Und mein größtes Gebet war eigentlich genau das, Herr, dass doch der Glaube dieser Personen nicht erschüttert wird, egal was jetzt geschieht. Es ist immer der Wille Gottes, dass wir in absoluter Heilung leben. Das ist keine Frage. Aber die Realität ist, wir leben so weit entfernt von dem, was wir erleben sollten, weil wir uns über 1700 Jahre davon entfernt haben. Und jetzt sind wir alle zurück auf dem Weg, das Übernatürliche als das Normale zu erleben. Und auf diesem Weg dorthin wird es unbeantwortete Fragen geben. Und mein größter Wunsch ist, dass wenn wir durch diese Zeiten gehen, wo wir keine Antworten haben, wo Leiden ist, wo auch scheinbare Niederlagen sind, dass wir uns von diesen Dingen nicht abwenden lassen, von dem Weg, auf dem wir sind, dass das Übernatürliche der normale Weg ist. Einer meiner größten Glaubenshelden ist der Smith Wigglesworth. Der hat, soweit ich mich erinnern kann, 17 Tote auferweckt. Und der Mann hat jahrelang von einer Krankheit gelitten. Der Mann hat sich nachts am Boden gerollt von unfassbaren Schmerzen. Und wisst ihr, das sind Fragen, da können wir fragen, hat er denn nicht Glauben gehabt? Und ich denke, wir müssen uns einfach klar sein, wenn diese Dinge nicht geschehen, von denen wir überzeugt sind, dass sie geschehen sollen, dann müssen sie bitte einfach diese Dinge loslassen und sagen, es ist immer der Wille Gottes, dass dieses Kind geheilt ist. Das ist es. Und lass dich leiten vom Geist Gottes. Wenn du das Empfinden hast, dass der Engel diese Dinge aus dem Weg räumen soll, handle einfach nach deinem kindlichen Glauben. Aber das Wichtigste ist, lass Jesus nicht aus dem Zentrum deines Lebens. Wir müssen lernen, ihn leidenschaftlich zu lieben, mitten unter unbeantworteten Fragen und unter Trübsal. Ihn leidenschaftlich zu lieben und ihn nicht in Frage zu stellen. Genau, also dann gebe ich weiter an Lissi. Wir haben eigentlich noch ganz viele Fragen, aber die passen niemals alle rein. Aber wir haben zwei Personen, die uns ganz viele Fragen gestellt haben, und zwar Mohammed und Jutta. Und wir haben jetzt entschieden, wir werden die Fragen von Mohammed jetzt hier noch stellen und wenn es noch Zeit hat, Jutta. Aber wir sehen, was noch dadurch möglich ist. Ja, der Hunger ist zu groß für die Zeit, was wir haben. Okay, also die Frage, was für eine Herzenseinstellung... Ich kann noch 25 Minuten hier bleiben. Bitte? Ich kann euch noch 25 Minuten geben. Das ist super, danke. Das hilft. Okay, also der Mohammed fragt, was für eine Herzenseinstellung brauchen wir, um mit den Engeln zu kommunizieren? Situation... Ich befehle den Engeln, meinen Vater, Nicht-Christ, beim Schlaf zu beschützen, damit die Dämonen ihn nicht angreifen. Sonst hat er jede Nacht diese Angriffe, die er als Albtraum sieht. Frage, also okay, das ist einmal die erste Frage. Ich muss ehrlich sagen, die Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung, die Bibel lehrt nichts darüber. Ich sehe nichts in der Bibel, dass wir die Engel von anderen Menschen aktivieren können. Aber ich denke, der Weg für den Vater wäre, den Vater zur Erkenntnis bringen, dass Jesus Christus die Lösung seiner Albträume ist, anstatt irgendwelchen Engel zu befehlen. Denn jetzt, wenn die Engel diese Albträume beseitigen könnten oder würden, was ich nicht weiß und von der Bibel auch nicht klar sehen kann, dann ist sein Albtraumproblem gelöst, aber sein wirkliches Problem ist nicht gelöst, dass er Jesus Christus als seinen Erretter angenommen hat. Also ich würde mir viel weniger um die Frucht kümmern. Die Frucht sind die Albträume, sondern vielmehr um die Wurzel, dass er Jesus nicht in seinem Leben als den hat, der er eigentlich sein sollte. Von dem her, ich würde ganz klar mein Licht scheinen lassen, den Vater lieben und das Evangelium ganz klar ihm nahe bringen. So würde ich die Sache anpacken. Mhm. Dann ist Situation, also Lobpreis in der Gemeinde. Wir haben Lobpreislieder gesungen und Gott angebetet. Plötzlich sah ich sehr viele Engel runterkommen. Habe noch nie so viele Engel gesehen, tausende Engel. Und in der Mitte war ein weißer Mann, der kam zu mir und setzte sich hin. Die Frage, haben wir nicht immer Zugang zu Gott? Warum braucht es ein Lied, um seine Gegenwart zu spüren? Und warum kamen genau dann die Engel? Vorher waren sie nicht da und nachher waren sie wieder weg. Oder habe ich sie dann einfach nicht mehr gesehen? Warum sehe ich sie nicht immer? Eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben natürlich immer Zugang zu Gott. Ist eine völlig klare Sache. Und ob die Engel dann wirklich weg waren oder nur ob du sie nicht gesehen hast, diese Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Aber ich denke schon etwas verstehen. Ich denke, dass ich etwas verstehe, nämlich, dass es einfach gewisse Atmosphären gibt, wo die Engel sich ganz besonders wohlfühlen, weil die ganze geistliche Welt ja so ist. Aus unserem Herzen, aus unserem Inneren heraus, da kommen ja Gerüche und Klänge und Farben, die wir mit unseren natürlichen Augen nicht wahrnehmen können. Das habe ich ganz klar mal gesehen. Und von dem her, da gibt es eben Dinge, die aus uns rausgehen, die für die Engel abstoßend sind und die für die Dämonen anziehend sind. Und da gibt es Dinge, die für die Dämonen abstoßend sind und für die Engel anziehend sind. Und von dem her gibt es einfach gewisse Dinge, die aus uns rauskommen und rausströmen, die unwahrscheinlich anziehend sind für die geistliche Welt. Und ob jetzt diese Engel immer da waren und nur seine Augen nicht geöffnet waren oder nicht, die Frage kann ich nicht beantworten. Aber ich denke, dass eins schon klar ist, dass wir können eine Atmosphäre schaffen, wo die Engel sich auch wohlfühlen. Drum in meinem Herzen, in meinem Haus, da wir negatives Jammern, Klagen und Unvergebenheiten, diese ganze Schrott und Schund, den mag ich in meinem Haus schon gar nicht. Denn das ist eine Atmosphäre, da fühlen sich die Engel nicht wohl. Aber jetzt, warum, wie, was, wo bei ihm so das war, kann ich ihm nicht sagen. Mhm. Dann, als Mose auf dem Berg Begegnungen mit Gott hatte, war das die gleiche geistige Welt, wo auch die Engel sind, oder gibt es in der geistigen Welt verschiedene Türen und Räume? Also die geistige Welt ist keine Welt, so sehe ich das zumindest, die von dieser natürlichen materiellen Welt eingeschränkt wird. Also ich sehe nicht Türen und Räume und all diese Dinge, die manche Leute ja sehen. Da gibt es ja sehr viele Leute, die sehen das ganz klar. Wir haben das erlebt, als wir in Moravian Falls lebten. Wir lebten ja 10 Jahre in Moravian Falls, waren aktiv dabei mit dem Dienst von Morningstar. Und ich habe das immer wieder dort auch erlebt, dass Leute gesagt haben, hier ist ein offener Himmel und hier ist der offene Himmel und genau hier sind die Engel. Und irgendwie in meinem Bauch hat sich irgendwie da immer etwas dagegen gewehrt. Und ich habe gesagt, okay, wenn die das so machen wollen, die wollen das so machen. Und ich möchte da nicht mit einsteigen in diese Welt. Und mein Erlebnis war auch, dass diese Leute im Grunde genommen dann nichts erlebt haben als Enttäuschungen, kaputte Ehen, finanzielles Desaster, weil die alle nicht erkannt haben, was in Wirklichkeit schon am Kreuz geschehen ist und alle sich fabriziert haben. Es muss genau dort sein, unter dem offenen Himmel, unter dieser Tür, und haben dann Entscheidungen gemacht, die gar keinen Sinn ergeben haben und teilweise auch einfach Entscheidungen, wo sie dann finanzielle große Risiken auf sich genommen haben und. Und ich habe zu Debbie immer gesagt, und am Anfang, Debbie war sehr fasziniert von dieser Sache, fahren wir doch rauf auf diesen Gebetsberg im offenen Himmel. Ich habe gesagt, du fahr hin, wo du willst, aber ich brauche das nicht. Mein Himmel ist offen, egal wo ich hingehe. Und wir haben dann eben dort auch erlebt, dass das Wichtigste ist, dass wir in unserem Herzen die Dinge erleben, die bereits um uns die Realität werden. Und ich sehe nicht Türen, nicht Träume, ich sehe einfach, der Himmel ist offen, wir sind in die himmlische Welt versetzt und das ist unser Bereich. Ja, yeah. Also da hat er dann die Frage, das ist jetzt sehr ein bisschen, was du gesagt hast. Also er war da bei einer prophetischen Schulung und da hat man gesagt, jetzt beten wir, dass der Himmel ruhig wird. Und ich war eigentlich nicht einverstanden, aber ich habe dann wirklich gesehen im Geist, wie der Himmel ruhig wurde. Aber im Neuen Bund ist ja da eigentlich der Zugang immer offen. Also der Himmel ist ja offen. Jetzt fragt er sich, warum hat er dann das gesehen? Ja, du wirst immer das sehen, was du im Herzen glaubst. Das ist eine ganz einfache Sache. Wenn du im Herzen glaubst, dass du ruhig bist, dann wirst du es im Herzen so sehen. Und ich lasse diese Fragen einfach stehen, weißt du. Ich habe immer schon gesagt, wenn ihr das so glaubt, wenn ihr das so seht und so anerkennt, wenn ihr das so denkt, dann lasse ich das so stehen. Ich sehe es eben anders. Ja, super. Gini, die Jutta ist dran. Gut, ich will noch schnell eine Frage da reinschieben, die zur Frage von Mohammed passt, wo er fragt wegen dem Vater und den Albträumen. Da hat jemand geschrieben, sie hat einen Enkelsohn, der in der Schule gemobbt wird, also ganz schwer gemobbt, und sie möchte den Engel beten von ihrem von ihrem Großkind, ihn zu beschützen. Also kann sie da die Engel vom Kind bitten, ihn zu beschützen, während dem, dass er in der Schule gemobbt wird? Kann ich, also, ich weiß nicht. Wenn sie im Herzen diese Klarheit hat und das Empfinden hat, was ich tun würde, ich würde in die Schule gehen und würde mit den Lehrern reden und würde sagen, ihr habt ein Problem in eurer Schule, das Problem muss gelöst werden. So würde ich die Sache anpacken. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass das die einzige Lösung ist. Wenn sie das glaubt und im Herzen erkannt hat und diese Überzeugung hat, dann soll sie das machen. Okay. Also, dann kommen wir zu Jutta. Das ist die gleiche Person, die freundlich mit dem Engel reden möchte. Also sie fragt, haben alle Menschen einen persönlichen Engel, quasi einen Schutzengel, oder nur die Kinder Gottes? Also die Bibel gibt uns keine Antwort darauf. Also ich sehe von der Bibel nichts, dass die Bibel sagt, jeder einzelne Mensch auf dieser Erde hat persönlichen Schutzengel. Ich sehe in der Bibel nichts dagegen, ich sehe aber in der Bibel auch nichts dafür. Von dem her, nachdem die Bibel das nicht ganz klar beschreibt, kann ich es auch nicht ganz klar beantworten. Dann Ihre zweite Frage, was machen diese Engel, wenn Menschen sich gegen Gott entscheiden oder gar bewusst dem Feind dienen? Verstummen sie, verschwinden sie oder leiden sie und weisen sie aber weiter auf Gott hin, mitten in der Finsternis? Meinte Jutta jetzt einen Christen, der sich ganz bewusst gegen Gott entscheidet oder grundsätzlich Menschen, die in der Welt sind? Das ist die Frage. Ja, also sie sagt nur, was machen diese Engel, wenn Menschen sich gegen Gott entscheiden? So ist ihre Eingangsfrage. Ich denke, grundsätzlich ist einmal ein großer Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Das müssen wir mal verstehen. Denn in dem Augenblick, wo wir Christen sind, sind wir Teil eines geistlichen Reiches. Von demselben Reich sind auch die Engel Teil und ist auch, das ist das Reich Gottes. Von dem her, und wenn wir jetzt außerhalb dieses Reiches sind, da herrschen ganz andere Spielregeln. Und darum, die Frage ist insofern schwer zu beantworten, weil ich nicht weiß, redet sie von Leuten, die im Reich Gottes sind oder Leute, die nicht im Reich Gottes sind? Das ist einmal eine grundsätzliche Frage. Leute, die im Reich Gottes sind, die Kinder Gottes sind, die Jesus Christus gehören, und auch wenn sie sich jetzt abwenden, für eine Zeit, aber grundsätzlich, dann sehe ich von der Bibel keinen Beweis, dass die Engel jetzt ihren Auftrag erfüllt haben. Denn wenn wir die Erben der Erlösung sind, dann sind die Engel uns zur Seite gestellt. Und durch unsere schwierigen Zeiten, gerade da brauchen wir sie ja. Also ich denke mir, dass genau in dieser Zeit die Engel, ich kann mir nicht vorstellen, auch von Gott her, dass Gott jetzt sagt, okay, jetzt hast du dich mal kurz von mir abgewendet, jetzt werde ich die Engel dann auch mal von dir abziehen. Von dem her kann ich mir das absolut nicht vorstellen. Aber die Bibel gibt da keine klare Antwort darauf. Okay. Jutta Hepper, die Hand hoch. Bist du da? Dann kannst du die Hand hochhalten, da unten bei den Reaktionen, dann sehen wir dich. Also die nächste Frage wäre, wenn ich einen Menschen Gewalt gegen einen anderen Menschen ausüben sehe, kann ich dann seinem Engel befehlen, einzugreifen? Keine Ahnung. Also, Jutta ist da. Ich denke auch, ich habe ein Erlebnis mal gehabt von, also ich nicht ein Erlebnis gehabt, aber hallo Jutta, ich sehe dich hier ganz oben links bei mir. Aber mich hat eine Dame in Spanien mal, die kam auf mich zu und die sagte, nachdem sie mich gehört hat, lehren über die Engel, dann ging sie zu einem Fest, das gibt es in Madrid einmal im Jahr, so Jugendliche, die was sich saufen und drogen die ganze Nacht. Und sie wollte hingehen, um zu evangelisieren. Und dann sah sie, wie ein junger Mann auf eine junge Frau einschlug. Und sie wollte hingehen und dazwischen zu gehen. Und dann hat ihr Engel sich ihr in den Weg gestellt und ließ sie nicht dahin. Und sie sagte dann zu mir, da wurde mir plötzlich bewusst, dass ich da Gefahr ausgesetzt bin. Dieser Mann, weiß nicht, ob er betrunken war oder was. Und dann plötzlich, es kam mir einfach so in die Gedanken. Dann sagte sie, okay, ich kann da nicht hin, weil das ist für mich gefährlich. Aber Engel, für dich ist nichts gefährlich. Geh dahin und schlicht den Streit. Und sie hatte diese Worte kaum ausgesprochen, wurde dieser Mann ganz ruhig, entschuldigte sich bei dieser Dame und der Streit war zu Ende. Von dem her wiederum, lass dich leiten vom Geist Gottes und lerne einfach, mit den Engeln natürlich umzugehen. Und die Bibel gibt uns auf viele Dinge keine klare Antwort, aber auch keine Verbote. Daher, du musst lernen, mit dem Heiligen Geist diese Fragen zu beantworten. Und dann die nächste Frage von Jutta ist, was machen zwei Engel, die Gott dienen, aber an Menschen dranbleiben müssen, die das nicht tun? Wenn zum Beispiel eine Band auf eine andere trifft und es eine große Prügelei gibt. Daneben stehen und hilflos zuschauen? Was machen die Engel, es tut mir wirklich leid, aber ich kann mir die Frage besser erklären. Ich kann die Frage nicht ganz klar verstehen. Also zwei Bands. Du musst mal von öffnen, Jutta, und erklären, was du meinst. Ja, Jutta, erklär mir das besser. Also, was ich meine, ist, dass meiner Vorstellung, wenn jeder einen Schutz, also jeder einen Engel hat und diese Engel an den Menschen dranbleiben, auch wenn sie nicht Gott dienen, und ich meinte grundsätzlich, also nicht Christen, die sich abwenden, sondern alle Menschen haben ja einen Engel, so habe ich es verstanden. Und wenn die sich eben gar nicht erst für Christus entscheiden, sind die dann, ja, also dann bleiben die Engel bei den Menschen und wenn ja, Sind die dann irgendwie, müssen die dann immer zuschauen, wie die Menschen auch was Schlechtes tun? Und wie geht es dann den Engeln dabei? Also ist auch diese Frage, kann ich dem Schutzengel quasi aktivieren, so nach dem Motto, tu mal deine Arbeit? Weil manchmal gibt es ja dieses Engel warten nur darauf, wie du gesagt hast, in das Herz hineinzupusten, darf ich dem dann den Befehl geben oder darf ich dem anderen Schutzengel, eines persönlichen Menschen, da sowieso nichts, weil freier Wille und so? Also ich bin mir nicht sicher, ob jeder Mensch einen Engel hat. Von dem her, ich könnte dir das gar nicht antworten, weil ich sehe von der Bibel her auch nicht irgendwie einen Beweis, was die Bibel spricht über die Engel, das spricht sie über uns, von uns Christen, die Erben der Erlösung. Von dem her, ich sehe keinen biblischen Beweis, dass jeder Mensch auf dieser Erde automatisch Engel hat, die ihn beschützen. Das sehe ich nicht, Herr. Und von dem her, für mich stellt sie diese Frage nicht und ich kann sie auch nicht beantworten, weil ich nicht überzeugt bin, dass jeder Mensch auch Engel hat. Genau, und dann kommt die nächste Frage. Haben wir Autorität über die Engel anderer? Nein. Du hast keine Autorität über die Engel anderer, auch nicht über das Leben anderer Menschen. Das ist eben das, was wir als Christen verstehen müssen. Dass wir haben Autorität über unseres Leben, über unser Leben. Der einzige Unterschied ist für unsere Kinder, über die wir Autorität haben, bis zum Erwachsenenwerden. Da hast du Autorität über ihre Engel, auch über ihr Leben, auch über ihre Krankheit. Aber wir haben absolut keine Autorität über andere Menschenleben. Und genau da ist das Problem heute. Wenn jeder Leiter von irgendeiner Gemeinde erkennen würde, dass er nicht Autorität hat, über andere Menschen einfach das zu tun, was er tun möchte, dann wäre unser Leben viel besser gemacht worden. Unsere Gemeinden wären voll von Liebe, Hingabe und Anerkennung füreinander und Ehre füreinander. Wir müssen aufhören, Autorität ausüben über andere Menschenleben, die wir nicht haben. Wenn ihr Engel aussendet, um irgendwo zu helfen oder aufzupassen, ist dann unser persönlicher Engel immer noch bei uns? Und sind immer genug Engel da? Ja, so liebe und gute Fragen. Hört zu, jetzt werde ich euch da einmal eine ganz simple und eine einfache Art und Weise gehen. Die geistliche Welt ist nicht so begrenzt, wie wir es sind. Wenn ich meinen Engel von hier nach Australien schicke, dann kann der Engel dort sein, in einer Millisekunde alles erledigen und schon wieder bei mir zurück sein. Wir begrenzen uns so sehr, weil wir alles vom Natürlichen her sehen. In der geistlichen Welt gibt es diese Dimensionen nicht. Da gibt es erstens die Dimension der Zeit nicht. Zweitens gibt es auch die Dimension der Distanz nicht. Und diese ganzen Beschränkungen, die finden in der geistigen Welt ja nicht statt. Was tun wir? Ich schicke meinen Engel jetzt von Brasilien nach Deutschland, weil meine Frau ist gerade in Deutschland, dass er dort etwas erledigt. Und dann bin ich jetzt einmal weg für mich eine Zeit lang. Aber die geistige Welt ist nicht so begrenzt. Ich habe heute beim Mittagstisch eine Geschichte erzählt, weil die haben mich dahin getrieben, dass ich doch etwas erzähle. Und die Debbie ist darauf bestanden, auf jeden Fall. Ich erzähle euch mal eine Geschichte, die vielleicht euch ein bisschen jetzt vom Kopf hauen wird, aber da ihr schon eine Gruppe seid, die euch mit dem Übeln beschäftigt, mache ich das mal. Die haben eine, die bei uns wohnt im Haus, die hat gesagt, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man Reinhard überraschen kann? Und Debbie hat gesagt, diese Möglichkeit gibt es nicht. Wenn Reinhard nicht überrascht werden will, dann kann ihn kein Mensch auf dieser Welt überraschen, weil er wird alles wissen. Und die haben dann die Debbie da gesagt, aber das kann doch nicht sein, das glauben wir doch nicht. Und die Debbie hat gesagt, in 35 Ehejahren wollte ich den Reinhard so oft überraschen, es ging kein einziges Mal. Es geht nicht. Und dann habe ich ihnen erzählt, dass vor 2 Jahren saß ich im Flieger und Debbie schickte mir eine WhatsApp-Message und sagte, Liebling, bitte nicht am Flughafen essen, denn ich habe ein besonderes Essen für euch vorbereitet, für dich vorbereitet zu Hause. Und ich saß neben Daniel im Flieger. Und ich sagte zu Daniel, wir dürfen im Flughafen nicht essen, weil das Debbie bereitet was Besonderes vor. Und dann hat gesagt, ja, was bereitet sie Besonderes vor? Und ich bin in diesem Augenblick vom Flugzeug im Süden Brasilien, alles innerhalb von Sekunden, wenn überhaupt, war ich vom Flugzeug in Brasilien in meiner Küche zu Hause, das vielleicht 15 Stunden Fahrt weg gewesen wäre, blickte in den Kochtopf hinein, war zurück im Flieger und sagte dem Daniel ganz genau, was heute zum Essen geben wird. Und ich sagte ihm, sag aber der Debbie ja nichts, weil dann kriegen wir Troubles, wenn wir nach Hause können. Und wir, der Grund, warum wir so beschränkt sind, ist, weil wir denken, die geistliche Welt ist genauso in der Dimension wie die natürliche Welt. Die ist aber nicht so. Alles spielt sich zeitlos ab, alles spielt sich grenzenlos ab. Die geistliche Welt ist diesen Beschränkungen, diesen Einschränkungen, ist sie nicht unterlegen, die wir unterlegen sind. Und wenn wir das mal begreifen, dann beantworten sich viele unserer Fragen, liebe Jutta. Genau, dann die nächsten zwei Fragen noch von Jutta ist, hören uns die Engel, wenn wir allgemein sprechen, also sie nicht beim Namen nennen oder gerade keiner in der Nähe ist? Und dann die letzte Frage, kann es sein, dass ich zum Beispiel Engel bitte, auf etwas aufzupassen und es gar keine Engel in der Nähe hat? Hör zu, natürlich kann das sein. Allerdings, der Engel muss nicht in meiner Nähe sein, um das zu hören, was ich sage. Denn die geistliche Welt ist eine geistliche Welt, die ja nicht so begrenzt ist. Weißt du, wenn ich jetzt zu dir etwas sage, du hörst mich, obwohl ich einige tausende Kilometer von dir entfernt bin. Und das ist die natürliche Welt. In der natürlichen Welt können wir heute sogar Distanzen überbrücken. Die geistliche Welt noch viel mehr. Das heißt, der Engel braucht nicht in meiner Nähe sein, um mich zu hören. Die Engel leben in der geistlichen Welt und die geistliche Welt, die sollte auch meine reale Welt sein. Und wenn wir das mal verstehen, dass wir in Wirklichkeit schauen, was ihr jetzt vor euch seht, ist nicht der Reinhard. Ihr seht nicht der Reinhard, der zu euch redet. Ihr seht ganz normal die Wohnung, in der Reinhard lebt. Denn mein Körper ist nichts anderes als meine Wohnung. Der wahre, der wirkliche Reinhard ist Geist. Und dieser Geist hat keine Beschränkungen. Und er lebt in diesem Körper, der ihn beschränkt. Und wenn wir das mal durchstudieren im 2. Korinther 5, wo Paulus so klar darauf eingeht, dass der Körper ist das, was uns beschränkt. Aber unser Geist hat absolut diese Beschränkungen nicht, außer er lebt in diesem Körper. Und von dem her, wenn wir mal erkennen, dass die geistliche Welt ohne diese Beschränkungen ist und wir denken müssen, wir müssen lernen zu denken, in der geistlichen Dimension. Wir müssen lernen zu handeln und zu vertrauen auf diese geistige Dimension. Dann wird diese geistliche Dimension sich mehr und mehr auch in unserer natürlichen Welt manifestieren und offenbaren. Und mein Rat an euch ist, dass ihr diesen Hunger nicht verliert, dass diese geistliche Welt für euch die natürliche, reale Welt wird. Und alles das, was das Natürliche um euch herum ist, das schränkt uns ein. Aber wir sollen diese Einschränkungen immer mehr von uns liegen lassen. Jesus war im Boot und plötzlich war er auf der anderen Seite des Meeres, des Sees. Da waren circa 3 Kilometer inzwischen. 3 Kilometer in einer Sekunde mit dem Boot und 12 Jüngern. Logisch, so ist die geistliche Welt. Und wir müssen einfach lernen, die Engel leben in der geistlichen Welt. Hier, dann leben auch wir. Nur wir erleben es nicht, weil wir so sehr verknüpft sind, eingeschränkt sind von der natürlichen Welt. Ich habe in der letzten Schule, habe ich jetzt bei uns gesagt, vor 2 Wochen, ich habe gesagt, wir leider Gottes leben wir ein Leben, wo wir den ganzen Tag den natürlichen Impulsen sofort nachgeben, den geistlichen Impulsen aber nicht. Zum Beispiel, du hast Hunger, was tun wir? Ich gehe zum Kühlschrank und mache auf und hole mir was zum Essen. Alles, was wir wahrnehmen von unseren natürlichen Sinnen, auf das reagieren wir sofort. Dadurch haben wir uns selbst zu dem Punkt gebracht, wo wir so verbunden sind mit der natürlichen Welt und so abgenabelt sind von der geistlichen Welt. Was wäre, wenn wir lernen würden, schneller auf die geistliche Welt zu reagieren und nicht so schnell auf unsere natürlichen Impulse zu reagieren? Wenn der Körper mal schreit, soll er mal schreien. Der kriegt jetzt das nicht, wonach er schreit. Und wenn wir lernen würden, auf die geistliche Welt so schnell zu reagieren, wie wir uns angezogen haben, auf die natürliche Welt zu reagieren, dann würde das unser Zuhause werden. Eines Tages sagte der Herr zu mir, das war vor vielen, vielen Jahren, Reinhard, wenn du so schnell reagieren würdest auf meine Impulse, wie du reagierst auf die Impulse der anderen, die durch dein Telefon zu dir kommen, dann würdest du viel mehr mit mir erleben. Wisst ihr, und das hat mich so richtig aufgerüttelt. Denn denk mal, den ganzen Tag, wir nehmen das Telefon und wir schauen mal rauf, was da los ist. Den ganzen Tag über gibt es geistliche Impulse, die auf uns zukommen. Der Geist Gottes, Jesus, die Engel, die geistliche Welt um uns herum gibt uns ständige Impulse. Aber wir haben nicht mal gelernt, in dieser Welt zu leben, weil wir so uns anerzogen haben, immer schnell auf die irdischen, natürlichen, äußeren Impulse zu reagieren. Und mein Verlangen für euch alle von der Mentoring-Gruppe ist, dass wir uns nicht so leiten lassen von den äußerlichen Impulsen und schnell reagieren auf die geistlichen Impulse. Ja, super. Das wünschen wir uns alle. Mehr. Aber Reinhard, wenn du die Chatgruppe lesen könntest, dann wüsstest, die sind so hungrig und das ist so schön zum sehen, die wollen das wirklich und haben wirklich ja, so ein Herz dafür und das ist voll schön. Das ist echt voll schön. Okay, die Helga möchte wissen, wie ist das mit dem Ersatzteillager im Himmel? Werden Ersatzteile, wie zum Beispiel auch eine neue Bauchspeicheldrüse, von einem Engel zu den Menschen gebracht und ausgetauscht? Mir kommen immer wieder solche Gedanken oder Vorstellungen in Bezug auf meinen Sohn Daniel. Hört zu, meine Liebe. Wiederum bekommt ihr vom Reinhard nicht die Antwort, die ihr vielleicht hören wollt, sondern die simple Antwort. Die Bibel gibt uns da keine Beschränkungen. Wenn du vom Heiligen Geist diesen Impuls hast, dann geh, schick doch deine Engel in den Himmel und lass sie diese holen. Das ist einfach etwas, da werde ich euch niemals eine Standardantwort geben. Denn wenn ich euch eine Standardantwort gebe, wisst ihr, was ihr tun werdet? Ihr werdet einfach den Reinhard euch herholen als derjenige, der euch die einfachen Antworten gibt und diese werdet ihr dann ausprobieren. So geht das nicht, meine Lieben. Ihr müsst genau das tun, was ich auch gemacht habe. In einer Beziehung mit dem Geist Gottes diesen Weg gehen. Ich beantworte euch alle Fragen sehr gerne. Ich nehme mir sehr gerne Zeit für euch. Mir ist auch bewusst, dass Gott mir eine Gabe gegeben hat, zu lehren, eine prophetische Gabe. Und die setze ich gerne für euch ein. Aber niemals werde ich Menschen helfen, unmündig zu werden, sondern ich werde alles tun, um Menschen zu helfen, mündig zu werden. In einer tiefen, engen Beziehung mit dem Geist Gottes diese Reise anzupacken. Ja, das ist voll schön. Da steht nur R2, also da ist kein Name, aber er sagt, es gibt einen oberen, einen unteren und einen mittleren Himmel. Also die Engel kommen dann auch aus verschiedenen Regionen des Himmels. Und gibt es dann vielleicht große Engel und kleine? Also gibt es da eine Rangordnung? Natürlich gibt es eine Rangordnung, die Bibel zeigt eine Rangordnung. Allerdings diese vom unteren, vom oberen und vom dritten Himmel und so weiter und so fort, da gibt es zwar vereinzelte Aussagen der Bibel, aber nach meinem Verständnis gibt uns die Bibel keine ganz klare, definierte Lehre, welcher Himmel wo ist und wo sich was abspielt. Also von meinem Erkenntnis, ich kann das nicht so sehen. Und Leute reden dann eben, da ist der erste, der zweite, der dritte Himmel, da ist das, da ist jenes, dort ist dieses. Und ich sehe das nicht so ganz klar. Ich sehe nur, dass das in der Bibel vorhanden ist. Aber Rangordnung natürlich gibt es, weil Rangordnung gibt es ja auch bei Gott selbst. Und von dem her ist es ganz klar, dass alles, was Gott geschaffen hat, hat Gott geschaffen mit dem Prinzip der Autorität und der Ordnung. Und darum sagten sie erst in Korinther 11 ganz klar, dass der Mann ist das Haupt der Frau, Christus ist das Haupt des Mannes, Gott ist das Haupt Christus. Also wir sehen, dass es in der geistlichen Welt Ordnung gibt. 1. Korinther 12 sagt uns ja auch ganz klar, wenn es um die geistlichen Gaben geht, Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung. Und von dem her können wir auch Hinweise finden, dass es gewisse Ränge gibt in der geistlichen Welt. Das sehen wir im Danielbrief, das sehen wir auch vom Erzengel Michael, der erwähnt wird, und das sehen wir auch im Epheser Kapitel 6, wo es spricht von Gewalten und Fürstentümern. Also ganz offensichtlich gibt es Rangordnungen, nur wie diese genau aufgeführt sind und wie diese genau funktionieren, da gibt uns die Bibel keine Anweisungen. Und von dem her, ich bin eine Person, die spekulieren nicht mag, also gar nicht. Ich bin eine Person, die Erfahrungen immer stehen lässt und die Erfahrungen auch ernst nimmt, aber nicht spekuliert. Und von dem her, wenn wir jetzt ganz genau lernen würden, wie diese Rangordnungen ablaufen, wie sie ausschauen, wie wo was geschieht, dann müssten wir spekulieren. Also es gibt sie, aber wie genau sie abläufen, habe ich, denke ich, die Bibel sagt da nichts Klares darüber. Sehr gut. Also die Edith, die sagt in Markus 8, 22, bei der Heilung des Blinden steht in den deutschen Bibelübersetzungen geschrieben, dass Jesus Speichel auf den Augen strich. In der PTP steht, dass Jesus ihm die spirituellen Augen öffnete, indem er ihm seine Hände auf die Augen legte und er ihn danach fragte, was er sah. Menschen so groß wie Bäume, und dann legte Jesus nochmal die Hände auf und ab dann sah er scharf. Heißt wortwörtlich, ist alles ja auf Englisch. Kann ich das so verstehen, dass wir die Hände unseren Geschwistern auflegen können, damit sie die unsichtbare Welt nun sehen? Ich finde dies ein sehr spannender Gedanke. Da würde ja bedeuten, dass ich, wenn ich für andere Menschen bete, ich dann auch die Einschränkungen sehe, die Menschen direkt fragen. Ein sehr interessanter Gedanke. Also ich denke mir, Markus 8, die Geschichte ist schon eine natürliche, praktische Geschichte. Ich denke, dass Jesus auch wirklich seine natürlichen Augen geöffnet hat. Er war ja blind. Allerdings, ich denke, der Apostel Paulus, der hat ja auch schon Hinweise gegeben in der Apostelgeschichte 1, in Kolosser Kapitel 1, Vers 9 bis Vers 11, Hinweise gegeben, dass es wichtig ist, dass die inneren Augen der Geschwister auch geöffnet sind. Jetzt, ob wir jetzt buchstäblich die Hände auflegen können und sagen, dass die Augen sich dieser Menschen öffnen können, ich denke, das ist absolut möglich. Die Gefahr ist immer, und die Gefahr ist bei allen, dass wir aus irgendetwas eine 0815-Regel machen. Und das ist genau das Faszinierende beim Dienst Jesus. Wenn du schaust, wie Jesus die Kranken geheilt hat, den einen hat er den Dämon ausgetrieben, den anderen hat er Speichel draufgegeben, den anderen hat er gesagt, steh auf und geh, zum nächsten hat er gesagt, so wie du es glaubst, soll geschehen, zum nächsten hat er gesagt, geh hin zum Priester und zeige dich, und als er ging, wurde er gesund. Und was sehen wir dadurch? Wir sehen, dass Jesus nicht nach irgendwelchen technischen Regeln Wunder wirkte, sondern dass Jesus vom Vater abhängig war und sich vom Impuls des Vaters leiten ließ. Und genau das müssen wir als Christen lernen, dass wir uns von den Impulsen des Heiligen Geistes leiten lassen. Also wenn du jetzt denkst, ich habe eine Bibelstelle dafür, dass ich so das machen kann, das wird in die Hose gehen. Da bin ich überzeugt davon. Wenn du aber jetzt das Empfinden hast, durch diesen Impuls von Markus Kapitel 8, Vers 22, hat der Herr zu mir gesprochen, dass ich das doch tun soll, dann lass dich vom Geist Gottes leiten und leg den Menschen die Hände auf die Augen und ihre Augen werden geöffnet werden. Natürlich. Und sie hat jetzt nochmal gefragt, die Edith, könnten die Bäume eben große Engel gewesen sein? Meine liebe Edith, hört mal zu, ihr seid so wissbegierige, hungrige Leute. Diese Fragen stelle ich mir nicht und ich werde sagen, warum. Weil eigentlich ist mir wurscht, was der gesehen hat. Am Ende. Vielleicht bin ich zu kindlich, aber ich habe mir dieses Kind nie nehmen lassen. Wisst ihr, mein Körper ist 60. Aber innen drinnen mir ist ein kleines Kind, also wirklich, in mir drinnen ist ein kleines Kind, das lebt in mir und das lasse ich mir nicht nehmen. Ich bin wie ein Kind, ich liebe wie ein Kind, ich genieße wie ein Kind und ich lebe wie ein Kind. Von dem her, egal ob das Bäume oder Engel, was weiß ich, hat nichts gesehen und am Ende hat er gesehen und darüber freue ich mich. Sehr gut. Die heute in der älteren Gruppe, ihr werdet dieses Kind Reinhard schon noch kennenlernen. Okay, die Heidi fragt, wenn ich mir so den Gottfakt aus Epheser 1,3 anschaue, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Nun meine Frage, gehören die Engel mit zu diesen himmlischen Segnungen, die wir bereits erhalten haben? Sind sie inklusive? Bestimmt, die Bibel sagt das zwar nicht ausdrücklich, aber die Engel sind inklusive, weil die Bibel uns ganz klar sagt, dass die für uns zur Verfügung gestellt werden. Und da gibt es klare biblische Aussagen, die sind unsere Engel, die gehören uns. Also die sind Teil meines Lebens auf dieser Erde, damit ich alles tun kann, was Gott für mich hat. Aber wenn die Bibel sagt, allen geistlichen Segen, und da gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, aber das bedeutet das nicht, das bedeutet jenes nicht. Was sagt die Bibel? Dieses Wort geistlicher, dieses Wort, wir sind gesegnet worden mit allen geistlichen Segen, das Wort ist ein zusammengesetztes Wort. Es bedeutet erstens, das ist aus zwei Worten zusammengestellt. Das erste ist deklariert oder proklamiert und das zweite ist Wohlstand. Und wir Christen, wir müssen lernen, dass ein riesiger Unterschied ist zwischen Wohlstand und zwischen Reichtum. Und viele Menschen, gestern hatte ich jemanden bei mir im Haus, der hat innerhalb kürzester Zeit alles verloren. Haus, Wohnung, alles verloren. Durch irgendwelche dumme Investitionen. Und ich sage den Leuten immer wieder, Reichtum und Wohlstand sind zwei verschiedene Dinge. Wohlstand ist, was Gott für jeden von uns will. Reichtum hat mit Geld zu tun. Wohlstand ist, dass ich alles habe, was ich brauche, um den Willen Gottes in meinem Leben zu erfüllen. Dazu gehört Geld, dazu gehört Gesundheit, dazu gehören offene Augen, dazu gehören die Engel, dazu gehört alles. Und mit all diesen Dingen wurde ich gesegnet. 2. Petrus 1 sagt uns ganz klar im Vers 3, dass alles, was wir brauchen, um ein gottseliges Leben zu führen, das wurde uns gegeben. Darum, für mich gehört alles inklusive hinein, was irgendwie dazugehört, dass ich den Plan meines Gottes auf dieser Erde erfüllen kann. Und die Engel gehören da dazu. Yeah! Das ist super. Die Jutta fragt nochmal, kennst du den Begriff Menschenengel und kannst du uns etwas dazu sagen? Ah, die Sabrina, entschuldige. Also den einzigen Begriff Menschenengel, den ich kenne, die sitzt zwei Stoffe unter mir und die heißt Gabi. Und die ist ein Aber ja, sonst kenne ich den Begriff nicht. Ich habe den Begriff noch nie gehört. Aber wenn ich im Haus sage Engel, reagiert meine Frau immer drauf, weil ich nenne sie Engel. Also ich sage zu Engel oder mein Engel. Und wenn ich ganz speziell meinen anderen Engel anspreche, dann spreche ich die etwas anders an. Aber das, sonst den Begriff Menschenengel habe ich noch, den kenne ich eigentlich nicht, nein. Ja, sehr gut, danke. Ja, super, Reinhard. Ich denke, jetzt haben wir unsere Fragen durch. Das ist super, super. Danke wirklich für deine Zeit. Das ist voll schön. Und ich denke mal, ich spreche jetzt wahrscheinlich für alle. Ich weiß nicht, wie viele Leute im Zoom-Meeting sind. Sie waren sicher. Super, Jenny, du weißt es. Und ja, einige von euch kenne ich ja. Dani, ich sehe dich ganz genau mit einem schönen Zopf zu Hause. War schön, mit dir gestern ein bisschen kurz zu plaudern. Es ist so schön, euch zu sehen. Die Barbara habe ich auch hier gesehen, ist hier. Die Carola habe ich auch hier gesehen, ist hier. Und die von euch, die ich nicht kenne, danke, dass ihr mir vertraut. Das möchte ich mal ganz so offen und ehrlich und ausdrücklich sagen. Danke, dass ihr mir vertraut. Danke auch, dass ihr Teil der Mentoring-Gruppe seid. Was ihr hier gar nicht wisst, ist, dass ihr dadurch nicht nur für euch was Gutes tut, hoffe ich zumindest, sondern auch vielen anderen Menschen. Wir können auch durch das, was hier an Finanzen unserem Dienst zukommt, können wir vielen anderen Menschen dienen, die die Möglichkeit nicht haben, Finanzen aufzubringen, um mit dem Wort Gottes und mit dem Guten, das wir weitergeben, auch erreichen zu können. Also ihr seid Teil etwas Größeren, nicht nur für euch in der deutschsprachigen Welt, sondern ihr ermöglicht uns einfach auch die Dinge zu tun, die wir im Herzen haben zu tun. Und ich danke euch dafür. Danke für eure Geduld, danke für euer Vertrauen mir gegenüber, danke für eure Liebe mir gegenüber, die ich immer wieder spüre und sehe und mitbekomme. Und mögen wir alle bis zum letzten Abendzug demütig auf dieser Erde wandeln und Jesus Christus als Zentrum haben und einander lieben von ganzem Herzen. Dann macht ihr mich glücklich und dann machen wir unseren Herrn glücklich. Ja, herzlichen Dank, Reinhard, für deine Zeit. Herzlichen Dank, dass du ja trotz deinem vollen Terminplan hier mit uns warst. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Genial. Wir drucken dich und die Daddy auch. Ja, danke. Ganz viele Grüße an alle. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Viele liebe Grüße auch in der Welt. Ihr seid. Danke. Danke, danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Danke. Ja, danke. So, Lieben, jetzt verabschieden wir uns auch von euch. Es war super, wart ihr dabei. In der Telegram-Gruppe werden Lisi und ich euch informieren über ein paar Gedanken, die wir uns gemacht haben, wie es weitergehen könnte, ob wir es einfach schließen wollen, fertig, aus, oder ob wir weitermachen wollen mit anderen Themen, die wir an der IPS gelernt haben und durchgenommen haben. Wir werden dann in der Telegram-Gruppe darüber besprechen, ob das Interesse da wäre. Und mit Reinhard haben wir schon darüber gesprochen. Er hat uns gesagt, inwiefern er da einverstanden wäre. Und dann können wir zusammen schauen, ob wir so etwas aufgleisen wollen. Genau. Danke euch. Super, okay. Danke. Dann wünsche ich euch eine ganz gute Nacht. Ja, genau. Gute Nacht nach Paraguay. Ciao, Jenny. Ja, danke, wir haben noch Abend. Ja. Wir haben jetzt 5 Uhr. Wir gehen schlafen. Ciao. Alles Liebe zusammen. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.